hat. Herzlich willkommen bei Heiter Scheitern Nummer 27. Entschuldigung, dem Stößchen, oh nein, aus dem Sohn der Unbewohnbarkeit. Ich habe es einen Monat lang nicht gemacht und sofort vergessen, wie es geht. Es tut mir sehr leid, ich bin Joke, hallo. Den queeren Stößchen aus? Ja, den queeren Stößchen aus dem Sohn der Unbewohnbarkeit. Ja. Hallo. Das ist schon Joke. Okay. Ich verzeih Joke und ich heiße Steff. Ich bin Marlene. Ich mache den Bildschirm dunkel. Danke, Joke. Ich muss zwischendurch noch ein bisschen heißes, fettiges Essen essen. Außerdem dröhnt im Hintergrund noch der Umluftherd. Ja, wir haben einen Umluftherd. ich mache eben noch mal kurz das aus hier, damit es nicht böse funkt. Ach ja, ich mache das mal. Das ist zwar kein Telefonding, ich mache es trotzdem aus. Passiert da nichts. Ja, Stößchen, ne? Stößchen. Wir trinken. Tempranillo, also Steff und ich trinken Tempranillo und Joke trinkt den nächsten Mezzo-Mix. Den Joke jetzt erstmal aus dem Kühlschrank holen muss. Oh. Was denn? Hab den falschen Mezzo-Mix gekauft, Schatz. Kein Kommentar. Es ist zu wenig. Nein, ich habe keinen Schmarr. Du hast auch gesagt. Wir haben ein neues Design. Ach, ein neues Design. Ja. Außerdem gibt es hier noch eine Clubmarke, die ich habe. Oh ja, das ist auch gut. Schlürfe. So. Sind so ein bisschen lediert, außerdem sind wir am Tiefpunkt unseres Lebens angekommen. Wir möchten uns, also nochmal danke für die Geduld, zumindest diejenigen, die jetzt live gewartet haben. Zwei Monate, bis die nächste Folge kommt. Zwei Monate live warten. Wenn Leute das nachträglich hören, jetzt zum Beispiel den Podcast noch gar nicht kennen und es dann irgendwann nachhören, dann mussten sie ja nicht real-time auf diese Folge warten. Aber es gibt Fans, ich sage es mal so, die warten jetzt schon zwei Monate. Also ich habe heute schon von einer Person gehört, dass sie sich freut, dass eine neue Folge kommt. Das ist schön. Ja, ich habe das schon mal angekündigt. Ja, ich habe mich auch sehr gefreut. Ja, aber wir sind vielseitig lidiert und... Es ist alles ganz schrecklich. Ja. Man kann das nicht anders sagen. Wollen wir einen kurzen Abriss geben? Nein, oder wollen wir das nein, in die Zonen nicht, der Unsagbarkeit ja, das ich verbanne das hier mit in die Zonen der Unsagbarkeit, der Unsäglichkeit. Ach nö, ich möchte schon ein bisschen jammern. Ich kann sehr auch sehr gerne jammern, ich glaube. Also ich würde, also... Wir haben die letzte Folge ja ausfallen lassen, weil es einfach alles extrem stressig war und wir irgendwie krank waren und irgendwie war alles viel zu viel. So. Und dachten wir lassen es mal eine Folge ausfallen. Im Januar sieht die Welt schon wieder anders aus. Ja, tut sie auch. Nämlich noch schlimmer. Es ist alles noch schlimmer geworden. Nee, das stimmt so nicht, aber es sind sehr viele schlimme Dinge passiert irgendwie. Wir haben zum Beispiel einen Cat-Content weniger. Das ist schon ganz schön dramatisch. Und dann gibt es halt noch andere Dinge, die irgendwie auch gerade nicht gerade dazu führen, dass die allgemeine Stimmung gerade gehoben ist. Ne? Ja. Also was ich dazu noch sagen wollte, so bezüglich der Kommentare, vielen Dank für die guten Ideen. Und ich finde die Ideen auch gut. Und zwar vor allem auch dieses Kind-Ding. Erziehung und Erwachsensein und Kindsein und sowas. Und ich würde die Folge auch gerne machen, aber wir haben uns darauf geeinigt, das später zu machen, weil die ganze Geschichte mit dem Kind gerade doch sehr nah dran und anstrengend ist. Ne? Aber ich freue mich sehr darauf. Ich finde es nämlich ein spannendes Thema. Oh, also das Kind ist immer noch da, übrigens. Ja, also jetzt gerade nicht, aber so im Allgemeinen schon. Was jetzt ja dann auch schon ein Jahr. Mhm. Also wir feiern ein Jahr Kind. Genau. Was, also die letzte Folge, also die Folge von vor einem Jahr, da drehte sich ja dann auch um das Kind. Ja. Aber diesmal wollen wir nicht über das Kind reden. Ja. Aber es passt thematisch unglaublich gut. Mhm. Also dadurch, jetzt sitzen wir hier und klagen unser Leid. Im tiefen Loch der Verzweiflung. Genau. Keine Ahnung. Und wir haben ein Thema, was wir schon ganz lange machen wollten. Also wir hatten schon vorletztes Mal, glaube ich, darüber gesprochen, dass wir das eigentlich dann jetzt auch mal machen könnten. Wir hatten schon darauf hingewiesen in der Folge, ne? Oh, ja, und dann hatten wir es in der letzten Folge zeitlich gar nicht mehr geschafft. Genau. Weil wir das eher so als Seitenthema angedacht hatten. Und aber mittlerweile bin ich auch sehr froh, dass wir es nicht einfach als Seitenthema gemacht haben, weil es ist einfach ein füllendes Thema, füllendes Ding an sich. Oh. Möchte es jemand aussprechen? Ich bin als Bäcker. Du gehst zum Bäcker? Du wirst Bäcker? Dir geht was auf den Bäcker? Du willst Bretter? Sprecht es doch selbst auf. Alles wird gut. It gets better. Genau. It gets better. Better and better and better and better. Ja. Vielleicht, wir müssen ja mal irgendwo anfangen, ne? So ein bisschen. Wir sind jetzt schon ganz schön spät auch eigentlich für das Thema, ne? Als wir das machen wollten, war es natürlich so total aktuell. Also, ich habe zumindest vor, einfach dieses Projekt und was sich so da dran geknüpft hat oder darum dreht, viel von verschiedenen Seiten und Perspektiven zu beleuchten. So im Allgemeinen oder jetzt in der Folge? In dieser Folge. Ah, ja. Und ich finde halt nicht, dass, also so, ja, dieser Hype ist jetzt rum. It gets better. Und sicher, jetzt werden einfach gar keine jugendlichen, schwulen oder lesbischen oder sonst wie merkwürdigen Teenager geärgert in der Schule. Das ist jetzt vorbei. Ganz kurz, wollen wir mal kurz erklären, worum es geht? Ja, genau, sonst das würde ich auch gerne machen. Ja. Hart so einzusteigen. Also It Gets Better ist ein Projekt, das habe ich mir jetzt nicht nochmal angeguckt. Also im letzten Jahr auf jeden Fall. Im September oder sowas? War das irgendwie so im Sommer? Spätsommer? Okay, ja. Ich glaube, es ging so im Spätsommer. Recherchierung? Nee, brauchst du nicht recherchieren, ist egal. Okay. Wir werden eh irgendwas verlinken, worüber man dann irgendwie da drauf kommt. Auf die richtige Wahrheit. Von daher ist es, glaube ich, einfach auch gerade nicht so relevant. Ja, also es ist jetzt, um das grob einschätzen zu können, es war halt dann irgendwie im Sommer, Spätsommer, dass in den USA bekannt wurde, dass sich mehrere Jugendliche umgebracht haben, also Selbstmord begangen haben, aufgrund ihrer Sexualität. Waren das alles Jungs eigentlich? Ich glaube, ja. Also aufgrund ihres, ich glaube, es war auch durchgängig Schwulseins. Nee, nicht nur, zum Teil. Also es gab unterschiedliche Geschichten. Es gab auch von diesen Jungs, die sich umgebracht haben, also es gab so 4, 5, die so relativ zeitgleich sich irgendwie umgebracht haben. Und einer davon, da ging es halt, also der war, also gut, das ist eine Frage, also dem wurde halt immer gesagt, du bist doch schwul, aber da ging es noch nicht mal darum, dass er sich irgendwie geoutet hätte oder so, sondern dass halt andere ihm das immer nahegelegt haben oder irgendwie zu ihm das gesagt haben. Und also ich glaube, die meisten waren so zwischen 13 und 15. Bei dem einen dann wiederum, ich glaube, dann das ist, glaube ich, dann dieser Trevor gewesen, der dann im Internet geoutet wurde. War das der? Keine Ahnung. Also It Gets Better bezieht sich ja auf Trevor. Auf die Person Trevor. Und ich glaube, es ist eben dann die Person gewesen, die dann was dann irgendwie nochmal mehr Medienrummel verursacht hatte oder so, dass der von seinem Zimmergenossen irgendwie im Internet geoutet wurde, weil er, glaube ich, sogar irgendwie Sexszenen. Nee, Quatsch, er wurde von seinem Mitbewohner hat hat ist wohl irgendwie in das Zimmer reingekommen und hat irgendwie gesehen, dass er gerade live chattet. Also irgendwie so online, ich weiß noch nicht mal, ob er online Sex hatte oder einfach nur mit über irgendwie ein Online-Portal mit jemandem gechattet hat oder sowas. Auf jeden Fall hatte das dann wiederum ein Online-Outing zufolge durch den Mitbewohner. Also es gab die eine Geschichte, dass bei der so ein Online-Date live gestreamt wurde vom Mitbewohner. Ach, ein Online-Date live gestreamt, okay. Ja, auf jeden Fall, also so, es ging um eine Online-Geschichte, es war irgendwie der Mitbewohner und der hat sozusagen irgendwie dann gerade seinen Mitbewohner dann in die Privatsphäre missachtet und irgendwas online gestellt und ihn damit eben auch geoutet, weil er offensichtlich bis zu dem Zeitpunkt nicht out war. Oh. Und daraufhin hat sich halt der dann umgebracht. Und auf das hat sich dann, daraufhin hat dann eine Person, dessen Namen mich gerade nicht erinnere. Dan Savage. Danke. Ist er sehr bekannt in den USA oder ist es irgendwie nur Bundesstaaten? Ich weiß nur, dass er der hat so ein Sex-Advice-Radioshow, glaube ich, so eine Sex-Advice-Radioshow. Ja, und hat sich dann auch gerade so in den letzten Jahren anscheinend auch noch so darüber hinaus bewegt. Oder sowas. Es gibt mittlerweile auch eine App. Eine Dan Savage App. Ja. Nee, eine Sex Dance, also so Dan Savage Love oder sowas. Wie heißt der mal? Ich glaube irgendwie sowas. Aber vielleicht müssen wir das auch, wenn dieses auch Quatsch, sich jetzt auf so dünnem Eis zu bewegen, kann man ja auch alles nachlesen irgendwie. Also auf jeden Fall, dieser Dan Savage hat dann eben das Projekt It Gets Better ins Leben gerufen, als zündender Gedanke, stand so für ihn am Anfang, dass er eben gedacht hatte, als er so die Geschichte gehört hat, dass er gerne 5 Minuten irgendwie Zeit gehabt hätte, mit Trevor zu sprechen, um ihm irgendwie zu sagen, dass es besser wird und damit er sich nicht das Leben nimmt. So. Und das wiederum hat er dann zu Anlass genommen, ein Videoprojekt zu starten, ein YouTube-Projekt, in dem vor allem Queers, wobei das dann bedeutet, mehr so schwul-lesbisch, habe ich den Eindruck. Also so, dass halt Leute ihre Geschichte erzählen sollen und irgendwie zeigen, also so Jugendlichen zeigen sollen, dass das besser wird und dass eben nicht, dass sozusagen auch wenn ihre jetzige Situation irgendwie doof ist, dass es irgendwie Hoffnung gibt und dass es Leute gibt, die irgendwie Ähnliches durchgemacht haben, so, um da irgendwie Mut zu machen und zu sagen, so, es gibt Hilfe und ihr seid nicht alleine. Also ich glaube, das, was dann tatsächlich damit gemacht wird, ist ja auch relativ vielseitig. Und das war halt ein Riesenerfolg. Das ist halt irgendwie total... Also so dadurch, dass wir uns ja alle so im Netz auch bewegen und Twitter und sowas, und da war das dann auf einmal auf einen Schlag echt ziemlich präsent, dieses It Gets Better Ding. Würdet ihr jetzt an Vorgeschichte noch irgendwas ergänzen? Nö, ich glaube, das reicht erstmal. Also um zu wissen, worum es geht. Also es ist ein Pool an kurzen Geschichten, die irgendwelche Leute erzählen, und die Idee dahinter ist, erstmal wahrscheinlich etwas erwachsenere Leute erzählen den Jugendlichen, die gerade in der Schule sind und unter Bullying leiden, dass es besser wird. Dass sie nicht aufgeben sollen, sondern dass es nach der Schule besser wird. Oder? Das war doch irgendwie so. Also ich weiß nicht, was dann tatsächlich ich weiß nicht, was dann so in den Geschichten tatsächlich erzählt wird, aber eben das so ist dieses, so der Ausgangspunkt. Ja, also das Interessante ist ja, dass das Ganze totale Wellen geschlagen hat. Und dass vor allem dieses Ursprungskonzept Lesben und Schwule erzählen Jugendlichen in privaten Videos ihre Geschichte und erzählen ihnen, dass es besser wird. Dass das ja dann doch irgendwann auch aufgebrochen wurde und alle möglichen Leute irgendwas zu diesem Thema gesagt haben und Videos dazu veröffentlicht haben. So. Also ich glaube auch gar nicht, warte mal, ich glaube, die Ansprüche sind gar nicht so restriktiv, dass das, ich glaube nicht, dass richtig explizit gesagt wurde, es müssen schwul-lesbische Erwachsene sein, die aus ihrem Leben was erzählen. Doch. Das war die ursprüngliche Intention. Also die ursprüngliche Intention war genau das, aber das ist halt schon relativ schnell, ist das halt anders geworden. Ich hatte das irgendwann mal nachgelesen. Und genau, also dass halt sowohl halt irgendwie auch nicht lesbische oder schwule Erwachsene irgendwelche privaten Geschichten, also erstens waren es irgendwie dann nicht nur, oder sind es nicht nur lesbische oder schwule Erwachsene, sondern es sind halt Erwachsene aller möglichen Couleur irgendwie und aller möglichen Identitätsformen. Also du hast halt irgendwie alle möglichen Altersgruppen dabei und alle möglichen Orientierungen und alle möglichen Lebensformen und keine Ahnung was. Und dann gibt es halt noch so diese ganzen Promis, die halt dann auch irgendwie plötzlich angefangen haben, diese Videos zu machen. Oder so ganze Firmen, die dann irgendwie so Videos zu dem Thema gemacht haben. Wo dann halt plötzlich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Google in einem It Gets Better Video auftauchen. Oder von das war ja dann Android, ist ja Google. Genau, mit so Android-T-Shirts mit so zwei Android-Robotern. Die eine Regenbogenfahne schwenken. Was? Echt? Es gibt so ein T-Shirt mit so... Das habe ich überhaupt nicht das gesehen. Das ist ganz schön niedlich eigentlich. Es gibt so ein T-Shirt mit so zwei Android-Robotern, die sich an der Hand halten und einer davon hat so eine Regenbogenfahne in der Hand. Android-Roboter ist auch irgendwie... Naja. aber was soll man anderes sagen? Ja. Und dann halt irgendwie, ich glaube so der ich glaube den Obervogel fand ich dann tatsächlich erst dann Obama irgendwie auch noch eine Rede dazu gehalten hat so und sich auch noch befleißigt gefühlt hat, irgendwie das irgendwie zur Sache da was zu sagen zu dem Thema. Genau, und wir haben da, glaube ich, schon relativ schnell angefangen auch drüber zu reden, ne, wie wir das so finden und so und was wir so gesehen haben und ob wir das gut finden und wenn ja, was und was wir daran vielleicht nicht so gut finden und so. Ich würde ja mal gerne damit anfangen, was wir gut finden. Damit wir dann hinten raus dann total depressiv sagen können, was wir nicht gut finden. Ich glaube, das ist zu vielschichtig. Ich finde daran ganz viel gut und ganz viel nicht so gut. Ja, ich auch. Wir können gerne bei gut anfangen. Also weil so die erste Reaktion auf irgendwie was ich noch nicht kenne und auch irgendwie Kontexte nicht kenne und mir noch keine Gedanken darüber gemacht habe und auch noch was zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so Wellen geschlagen hatte, irgendwie war natürlich schon erstmal auch ein Berührtsein davon, was da irgendwie passiert und dass irgendwie versucht wird, irgendwie Sichtbarkeit herzustellen und irgendwie persönliche Geschichten zu erzählen und irgendwie, also so irgendwie ein auf das Netz zu nutzen, irgendwie Fremde zu unterstützen und sowas. Das fand ich total gut. Und Olaf also hatte mich einfach gab ein positives Gefühl. Und wenn ich so überlegen würde, wie das jetzt für mich als jugendliche Person irgendwie zur Schulzeit gewesen wäre, also so irgendwie als, was weiß ich, es geht ja auch so um die Jugendlichen, die homosexuellen Jugendlichen, die in irgendwelchen Vorstädten und Kleinstädten und auf dem Land leben und sowas, das war ja, ist ja in dieser Erzählung auch noch mit drin. Und wenn ich, also so, ich habe mir einfach so mal überlegt, irgendwie mir so vorzustellen, so verschiedene, so irgendwie meinen 16-17-jähriges Ich irgendwie mir zu imaginieren und dann schon auch zu merken, dass es einfach natürlich total, total schön ist, wenn irgendjemand einem erzählt irgendwie von dem eigenen Leben und was die Person so durchgemacht hat und dann irgendwie zu sehen, dass es irgendwie Parallelen gibt und dass es irgendwie, dass man nicht die einzige Person ist, die irgendwie sich mit diesen Problemen rumschlägt und auch nicht zu dieser Zeit und auch nicht an diesem Ort. Also irgendwie das so, dieses Ding von, okay, ich bin vielleicht mit den Problemen jetzt alleine an dem Ort, an dem ich bin, zu der Situation, in der ich bin, aber es gibt Leute, die irgendwie denen es schon ähnlich ergangen ist oder die ähnliche Erfahrungen gemacht haben und dann irgendwie zu sehen, so als Jugendlicher, wenn man eh noch so am Struggeln ist, irgendwie wo es jetzt eigentlich hingehen soll und was das überhaupt alles soll mit der Welt und einem selbst und so, dass dann irgendwie, also so einfach mal so ein Feedback zu bekommen, so ey, das wird schon gut irgendwie, du hast die Chance, dass dein Leben irgendwie schön wird und dass du irgendwie Menschen irgendwann um dich hast, die dich genauso mögen, wie du bist und die das irgendwie, die dich total toll finden und mit denen du alles teilen kannst und sowas. Ich meine, da sind echt Sachen, die sind ja total wichtig und da hängt total viel dran und da hängt total viele Wünsche und Lebensideale dran, auch eben gerade für Jugendliche irgendwie so dieses Gefühl von irgendwo angenommen zu sein. Dass ich so diesen Part für mich ganz gut annehmen konnte und ich wurde nicht gemobbt oder sowas. Ich war auch nicht out. Also es war einfach es war mehr so dieses Don't ask, don't tell. So, ihr fragt mich nichts, ich sag euch nichts und dann kommen wir alle gut miteinander klar. So, nichts in Frage stellen. Gar nichts. So, das war so bei mir eben im jugendlichen Alter so der Zustand. Ich mach da mal Schluss. Naja, das war ja zumindest so ein Ansatz auch von dem Projekt, dass sie auch gesagt haben, sie machen das über YouTube zum Beispiel oder halt übers Internet, weil sie halt nicht zu vielen Leuten nicht persönlich hingehen können und viele Leute halt oder viele Jugendliche nicht die Chance haben, gerade in ihrer Situation an irgendwen ranzukommen. Und das Netz ist immer noch eine Möglichkeit, auch die zu erreichen. Ja. Also was ich daran gut finde, ist, oder das war tatsächlich was mir bei dieser, also ich habe mir nicht so viele Videos angeguckt, halt so vielleicht, sagen wir mal, vielleicht so 5 oder so insgesamt. Also das ist jetzt nicht so viel von den Abertausenden, die da so da sind irgendwie. Und das waren auch eher so welche, die dann schon mal irgendwo empfohlen wurden oder so. Aber ich habe mir zum Beispiel diese Obama-Rede angeguckt. Und was ich halt gut fand, war das ganz Simple, dass ein Staatsmann, ein wichtiger Staatsmann, das Wort schwul und lesbisch in den Mund nimmt. Also ich weiß nicht, ob es die gleiche Wirkung hat wie, ich meine, das mit der Sprache ist ja manchmal so ein bisschen schwierig, ne? Aber in Zeiten, in denen ja irgendwie, also ich weiß nicht, also gay ist, weiß nicht, ob gay ein Schimpfwort in US-amerikanisch, wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich ist es dann Fag oder so. Mhm. Aber ich finde halt gut, oder ich fand gut, dass so diese Worte, die halt schon auch im Mainstream gerne mal so einen freakigen Beigeschmack haben. Dass die halt irgendwie so von so einer Autorität irgendwie so als irgendwie darum geht es irgendwie, also um dieses Sichtbar-Machen-Ding. Also dieses Sichtbar-Ding ist, glaube ich, das, was ich irgendwie, also dass die das halt so markiert hat, so. Also ich habe sehr darauf gewartet, wie er das formuliert. Also habe ich dann im Nachhinein gemerkt, als es dann kam sozusagen, habe ich halt gemerkt, dass ich darauf gewartet habe, wie er sozusagen genau formuliert, wer genau gemeint ist oder für wen das ist oder so. Und ich fand es ganz spannend, dass er ja auch, also er hat ja auch dann tatsächlich sich da auch eingereiht in so eine, auch ich habe irgendwie merkwürdige Sachen in meiner, Teenagerzeit erlebt, oder also er hat, glaube ich, sowas formuliert wie, ich weiß, wie es ist, wenn man irgendwie anders ist als die anderen und dass das irgendwie dass das auch total schwierig sein kann, wenn man so anders ist und so. Er hat es sehr geschickt formuliert, also ihm ist eine super Rede geschrieben worden. Aber das nur am Rande. Also ich, genau, also was ich halt daran gut finde, ist, also gerade an diesem, das, was dann daraus so geworden ist, nämlich sowas total so, irgendwelche Promis machen halt was dazu, ist halt, dass so, dass so Begriffe wie lesbisch und schwul in eine Mainstream-Öffentlichkeit hineingetragen werden. Und zwar außerhalb des CSDs. Also das ist halt irgendwie sowas, ja, so eine Thematisierung irgendwie stattgefunden hat. Ich glaube, das gefällt mir eigentlich am allerbesten daran. Oder nicht, nee, stimmt nicht, am allerbesten, stimmt nicht. Aber das ist halt was, was mir gut gefällt an diesem Ding. Auch wenn es natürlich einfach unglaublich viele Kritikpunkte daran gibt, die wir ja auch noch sehr lange und breit walzen werden. Genau. Und was du eben meintest, Chef, das wäre mir mit Sicherheit, also ich hätte es total gut gefunden. Wenn ich, also wenn es das Internet gegeben hätte, als ich so in dem Alter war, an die das so geht, irgendwie. Das Lustige ist, dass ich ja eigentlich schon seit, also allerspätestens mit Beginn der Pubertät, der felsenfesten Überzeugung war, es wird irgendwann besser. Also, das ist ja irgendwie, war ja, das hat mich tatsächlich so durch meine ganze Jugendlichkeit, also Jugendzeit irgendwie, ich bin immer noch jung, so ist nicht, aber also so durch meine Teenagerzeit irgendwie durchgetragen, irgendwie so dieser Gedanke von, okay, es wird einfach irgendwann besser werden. Mhm. Und ich bin einfach total davon ausgegangen, dass das so sein wird. Weil das, also das ist auch ein Grund, warum ich ganz, ganz dringend, ganz schnell erwachsen werden wollte, weil ich nämlich einfach ganz schnell mich nicht mehr mit diesem ganzen Kinderkram und irgendwie dieser Abhängigkeit von Erwachsenen und dieser Abhängigkeit von irgendwelchen Schulklassen und dieser Abhängigkeit von irgendwelchen Wohnsituationen und ähnlichem irgendwie, das, ich wollte das alles so schnell wie möglich alles selber bestimmen, weil ich das Gefühl hatte, dass dadurch einfach mein Leben sich so unendlich verbessern würde, irgendwie, wenn ich da irgendwie mehr Einfluss darauf habe. Und das ist auch genauso passiert. Aber ich glaube trotzdem, dass es mir geholfen hätte, wenn mich nochmal jemand darin bestätigt hätte, in diesem Ding. Also ich wusste das schon, oder ich bin davon ausgegangen und es hat sich auch bestätigt. Also ich, das heißt, ich kann es auch an bestimmten Stellen einfach unterschreiben. Es wird besser an bestimmten Stellen, weil ich das auch ganz wichtig finde, das irgendwie zu sehen, dass bestimmte Sachen einfach sich tatsächlich verändern können und auch mit, groß, also mit auch einer guten Chance sich verändern werden, irgendwie zum Positiven hin. Ja, aber wie gesagt, ich hätte das auch schön gefunden, wenn mir das nochmal jemand anders gesagt hätte. Also mir hätte das bestimmt, ich hätte das bestimmt gut gefunden, wenn es sowas gegeben hätte. Was, ich sag mal, was ich gut finde, mich hat es total gefreut, oder ich fand es total toll, als ich das mitgekriegt habe, als ich so verschiedene, also ich habe tatsächlich inzwischen einige Videos gesehen, nicht besonders viele, aber zumindest einige, und was ich total super fand, ich habe halt auch in so verschiedenen Abständen welche gesehen, war der Fakt, den du auch schon gesagt hattest, Marlene, dass dieses Konzept von schwul-lesbische Erwachsene erzählen von ihrer Jugend und dass es besser wird, ziemlich schnell sich total erweitert hat zu halt ganz vielen anderen Marginalisierungsgründen, die dann noch mit reingenommen wurden. Sodass man da eigentlich, wenn man jetzt sucht, tatsächlich so einen Pool hat von ganz verschiedenen Identitäten, die einem zu verschiedenen Problemen erzählen, dass es besser wird. Und das finde ich total super. Also dass tatsächlich offensichtlich der Rahmen des Projekts auch nicht so eng ist, dass er nicht gesprengt werden kann, beziehungsweise dass er so weit ist, dass er zulassen kann, dass da einfach total viel drin stattfindet. Denn es ist ja inzwischen zum Beispiel, also es sind nicht mehr nur Erwachsene, die irgendwie aus einer Erwachsenenperspektive erzählen, es sind auch Jugendliche dabei oder sowas. Dann gibt es ganz viele Leute, die das noch verlinken mit, was weiß ich, irgendwie schwarz sein oder so oder jüdisch sein oder sowas, also die dann noch irgendwie andere Sachen mit reinbringen und dazu auch natürlich so einen totalen Insider-Blick geben. Dann gibt es auch ganz viele Queers inzwischen, also die gar nicht so in dieses schwul-lesbisch reinpassen. Also das fand ich total cool, dass das da drin vorkommen konnte. Ich könnte mir ja vorstellen, dass die Grundidee von dem Dan Savage ja schon, ne, das gewesen ist, weil das sozusagen so ein Startpunkt gewesen ist. So, ne? So, okay, ich suche mal andere, ich fordere mal andere auf, andere Lesben und Schwule irgendwie auf, was dazu zu sagen oder das mitzumachen. Und dass dann sozusagen, aber dann der Damm dann sozusagen auf war und dann einfach alle möglichen anderen Leute halt sich auch einfach berufen gefühlt haben, zu dem Thema was zu sagen. Ich glaube, der Aufruf war tatsächlich nicht so gemeint, aber eigentlich ist es ja ganz gut, wenn sich da sozusagen auch was öffnet. Und eigentlich finde ich das auch einen total guten Punkt, weil das ja auch, das Problem bei diesem ganzen Homo-Hetero-Ding ist ja genau das, dass da immer so eine Trennung gemacht wird. So, es gibt halt so die anderen. So, es sind halt so die Homosexuellen und es gibt so die Heterosexuellen. Und das ist dann im Zweifelsfall noch nicht mal abgrenzend, abwertend gemeint, sondern einfach nur so ein Nicht-Ich-Ding erstmal. So, also ich kriege das immer wieder mit, dass Leute irgendwie dann von, also irgendwelche Heteros dann irgendwie über so die Lesben und Schwulen irgendwie sprechen in so einer Abgrenzung, die nicht negativ gemeint ist, aber wo halt so ein, das bin ich nicht, ich gehöre nicht dazu, zu dieser Gruppe. Wo die Abgrenze. Grenze sozusagen aufrechterhalten wird. Wo die Grenze aufrechterhalten, genau, wo halt sozusagen, und ich glaube, das ist eines der Grundprobleme von diesem ganzen Dilemma, so, oder diesem ganzen Drama um irgendwie so diese ganzen sexuellen Identitäten, ist halt so diese Abgrenzung, diese ganz trennscharfe Abgrenzung, die ja auch an bestimmten Stellen sinnvoll ist, bla bla. Also die irgendwie, ich will die auch gar nicht jetzt irgendwie weich machen und sagen, das ist irgendwie alles Schwachsinn, so. Gibt's ja auch aus bestimmten Gründen. Aber ich finde es halt total gut, dass an der Stelle halt sozusagen nicht irgendwelche, dass halt das nicht funktioniert hat und dass sozusagen genug Nicht-Lesben und Schwule sich berufen gefühlt haben, zu diesem Thema was zu sagen, dass halt dieser Damm einfach, oder diese Grenze einfach aufgebrochen wurde. Mhm. Ich hätte ja, also ich habe mir wenig, bis eigentlich fast gar kein Video angeguckt von den sozusagen Antworten auf It Gets Better, also die sozusagen dann auf dem YouTube-Kanal irgendwie gelandet sind. Mehr halt so das Drumherum. Aber ich fände eben zum Beispiel, ich könnte mir gut vorstellen, dass es halt sozusagen unter den mehr oder weniger Nobodies, die darauf dann geantwortet haben und reagiert haben, dass sozusagen dann, was du meintest, Joke, auch, dass es sich sozusagen einfach auch so vervielfältigt hat, dass es irgendwie queerer geworden ist, dass es sozusagen intersektionaler geworden ist von irgendwie, es gibt verschiedene Kategorien, die irgendwie auch zusammenhängen und die sich natürlich dann auch in den Lebenserfahrungen niederschlagen. Dass das sozusagen so unter den Nobodies halt so in der Art und Weise breiter geworden ist und dass es durch die Promis halt nochmal mehr hetero geworden ist. Also dass so das halt, also so, es haben unglaublich viele Hetero-Promis anscheinend auch drauf reagiert und eben auch teilweise. Also ich kenne mindestens ein Video und es gibt bestimmt noch ganz viele andere auch, wo auch Hetero-Nobodies darauf geantwortet. Ja, klar, es geht ja auch nicht darum, dass das überhaupt nicht passiert, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass halt so, was so diese Bewegung angeht von dem Anfang, dass halt so dass es einfach doch einige Promis irgendwie gab, die halt die da drauf geantwortet haben und ja auch nicht aus der, also sozusagen halt, ich glaube, mehr unter diesem Support-Ding, um das Projekt auch zu supporten und dass sie es gut finden und irgendwie sich dahinter zu stellen, irgendwie und das nochmal irgendwie zu stärken durch die eigene Prominenz. Aber nicht zu vervielfältigen durch die eigene Geschichte. Also ich glaube eben dieses Vervielfältigen, dass das sozusagen halt dann eher den Nobodies obliegt. Das ist ganz spannend, weil ich habe nämlich tatsächlich genau den gegenteiligen Blick gehabt, nämlich bei diesem Google-Video hatte ich halt so diesen Gedanken, jetzt zerren sie so die Lesben und Schwulen der Firma so vor die Kamera, also das wird nicht so gewesen sein, aber so gefühlt so, ne? Also wenn ich mal davon ausgehe, dass es einfach bei solchen Firmen einfach immer nur um Marketing geht und um nichts anderes, ist halt klar, okay, das ist halt auch einfach so ein Prestige-Ding. Irgendwie, ich will jetzt nicht Unmenschlichkeit irgendwie Google unterstellen, ne? Aber es ist halt so, große Firmen haben ein Marketinginteresse und das ist halt auch in unserer heutigen neoliberalen Welt ja sowieso nicht mehr so richtig zu trennen von irgendwie so einem Menschlichkeitsgedanken irgendwie. Also ich will das auch gar nicht da so absprechen, so, das ist ja auch schwer, da die Grenze zu ziehen. Aber mein Gedanke war an der Stelle tatsächlich so ein, da werden jetzt so mal so die Nicht-Heteros der Firma so vor die Kamera gestellt und da irgendwie, um der zu sagen, so hier. Wird besser. So. Also, was ja genau das ging, also da wäre es zwar auch so, ne, so Prominenz, irgendwie so eine Firma irgendwie, die dann sozusagen da was reinwirft in diesen Pool und dann eher das Ganze wieder so in so eine Homo-Richtung treibt. Wobei das auch dann insofern nicht stimmt, weil mindestens eine Transperson dabei ist bei dieser Geschichte. So. Aber dann eben auch so eine, wo man dann auch wieder denkt, das ist ein bisschen so Quotentranse so. Ja. Vielleicht sind so Firmen dann auch nochmal was Spezielles. Also ich würde schon sagen, dass Promis und Firmen irgendwie so unter auch so Kapitalismus, irgendwie so nochmal ein bisschen kapitalistischer verwoben. Irgendwie Marketing, Publicity, irgendwie. Also so, das ist ja für die Promis, ist ja für irgendwie, genauso für Obama irgendwie, er wird das auch nicht gemacht haben, weil irgendwie eines Nachts irgendwie unruhig im Bett lag und dachte, damn, ich muss da irgendwie doch mal was machen, irgendwie für die Jugendlichen. Ich mache jetzt auch mal so ein Video. Wer weiß. Vielleicht unterstelle ich ihm jetzt ganz böse Sachen, aber passender wäre es doch irgendwie, dass sein Berater in einem Gremium irgendwie ihm geraten hat, dass das vielleicht ganz sinnvoll wäre. Vielleicht hat er auch selbst die Idee gehabt, aber irgendwie, ich glaube schon, dass so dieses Ding von so, es gibt mehr Gründe als die persönliche Intention, als jetzt irgendwie den persönlichen Drang, ich möchte meine Geschichte teilen, dahinter steckt. Und das jetzt, ich habe da jetzt gerade mal so einen Gedanken gehabt, dass halt so bei Firmen halt eben ja das Ganze auch auf diesem Diversity Management beruht, dass halt sie natürlich auch, dass die Firmen ja auch quasi wissen, wer da so die Freaks im Haus sind und man das ja auch alles ganz toll findet und sowas, weil es ja auch so bereichernd ist, wenn man alles so zusammenarbeitet. Entschuldigung. Geht voll. Und das halt, also so, du hast halt irgendwie bei den Firmen halt so dieses Diversity Management, dass dann irgendwie, dass eben dann die Freaks vor der Kamera irgendwie ihre Geschichten erzählen, als MitarbeiterInnen in dieser Firma. Und auf der anderen Seite hast du dann Intersektionalität, die dann so ihre Blüten treibt. Weil Leute einfach so aus ihrem Leben erzählen, was selbstverständlich irgendwie total verwoben ist und es sich nicht irgendwie so klar trennen lässt. Also was so Firmen angeht, es gibt ja dann vielleicht auch noch so einen Unterschied zwischen, was hat sich die Firma dabei gedacht und was kommt hinten bei raus, ne? Oder aus welchen, meinetwegen, kapitalistischen, politischen, Marketinggründen, whatever, auch immer das passiert, ist ja trotzdem nochmal ganz spannend, was hinten rauskommt. Und ich dachte nämlich eben, als ihr das meintet mit den schwul-lesbisch-trans-Mitarbeitern von Google, MitarbeiterInnen von Google, ich meine, es ist das Pixar-Video, was ich jetzt meine. Es tut mir leid, ich kann das alles leider nicht so richtig genau zuordnen, weil ich dann auch ein paar gesehen habe und es nicht mehr so genau auseinanderkriege. Jedenfalls habe ich ein so ein Firmenvideo gesehen und ich vermute, es war von Pixar oder von so einer Theater-Kombo, wo relativ typisch, glaube ich, für diese Firmenvideo-Zusammenschnitte mehrere Personen hintereinander kurze Sätze gesprochen haben, die sich dann zu einem Gesamtkonzept irgendwie zusammengebastelt haben. Und bei dem Zusammenschnitt war das so, dass relativ viele Leute irgendwas erzählt haben aus ihrem Leben. Also schon private Sachen erzählt haben, aber teilweise einfach ohne dabei wirklich zu benennen, ob sie denn nun homo sind oder nicht. Sodass man halt Personen da sitzen hatte, die von ihrem Anderssein erzählt haben, ohne jetzt genau zu benennen, was eigentlich das Anderssein war. Okay. Und das fand ich als Output dann eigentlich total spannend, weil das, okay, man könnte einerseits sagen, warum benennen sie es nicht? Warum sagen sie nicht einfach irgendwie hier, ich bin lesbisch und deshalb war ich damals irgendwie anders? Andererseits, es gibt einfach total viele Sachen, die einen anders machen können und es gibt natürlich viel mehr Sachen als homo sein, als Jugendlicher oder Jugendliche, die einen in der Schule irgendwie dazu bringt, von anderen gemobbt zu werden oder sowas, ne? Und das fand ich nochmal ganz spannend, was sich da auch nochmal an so durch nicht explizites Aussprechen, aber trotzdem halt so total privat werden, was sich da noch so an Identifikationsmöglichkeiten gegeben hat. Mhm. Oder neu ergeben hat. Ich kann an der Stelle auch nochmal erwähnen, dass irgendein Homo-Sein in meiner Teenagerzeit überhaupt kein Problem dargestellt hat. Das war nicht mein Problem. Genau. So. Und es war trotzdem scheiße. Also weitestgehend. Also das kann ich total unterstützen. So auch diesen Gedanken finde ich auch total, total gut. Ist natürlich jetzt eine andere Überlegung, ob das nun also, so rum. Ich finde es total gut, sowas anzusprechen von, es gibt einfach, also Schulzeit kann einfach mal total scheiße sein und für viele Leute ist es total scheiße, weil sie aus irgendwelchen nicht normativen Gründen rausplumpsen und dafür eine Scheißzeit haben oder sowas. Andererseits kann man natürlich jetzt auch überlegen, okay, muss es denn nun dringend sein, dass wiederum auf den Schultern von so einem ehemals schwul-lesbisch, möglicherweise noch queeren Projekt dann in so ein, ach, wir müssen alle irgendwie gucken, dass es uns vielleicht besser geht später, denn eigentlich geht es ganz vielen total scheiße, aus ganz vielen Gründen abdriftet. Ja. Den Gedanken, so zwei Seiten von einem Ding, die ich beide wertig finde. Den Gedanken hatte ich bei dieser Obama-Rede, ich meine, ich weiß nicht, warum die mir so hängen geblieben ist, aber den hatte ich halt da auch, deswegen hatte ich da so drauf gewartet, sagte das jetzt oder sagte das nicht, weil ich halt schon spannend gefunden habe, ob sozusagen, ob er tatsächlich, also bleibt es sozusagen beim Thema oder wird es so ein, der Präsident spricht zu den Teenagern seines Landes und sagt, lasst mich nicht ärgern. Ja. Keine Streitereien auf dem Schulhof. Jetzt hat man meine großzügigen Rednergesten nicht gesehen. Nicht das stimmt, aber die waren sehr... Also, Entschuldigung, zu Obama. Stellt euch mal bitte vor, Merkel würde so ein Video... Also insofern... Jetzt hat Steff die Merkelsche... Die Merkelsche Handhaltung. Ja. Insofern finde ich, also das ist so ein Aspekt, den ich an der Obama-Rede total cool finde. Ja, klar. Also ich finde es schon auch gut. Das ist halt, der ist auch einfach, der ist einfach viel Pop-mäßiger irgendwie als Angela Merkel. So. Also, ja, also ich meine, hallo, es gab ein Bravo-Poster von ihm. Das sagt doch schon alles. Wie auch immer. Also Entschuldigung, das hattest du bei Obama auch gedacht. Genau, bei Obama hatte ich halt auch diesen Gedanken, dass auch diesen Zwiespalt von auf der einen Seite geht es ja einfach total vielen Teenagern aus total vielen Gründen einfach scheiße und es ist total gut, allen möglichen zu sagen, Leute, es gibt bestimmte Dinge, die werden einfach besser irgendwie so und das trägt, das kann auch tragen. Ich glaube schon, dass das auch ein Stück weit jemanden tragen kann, so eine Aussage, wobei ich genau dazu auch gerne später noch was sagen würde. Ja. Und auf der anderen Seite halt auch so einen Gedanken hatte von, aber eigentlich fände ich es auch total gut, wenn es einfach auch dabei bleiben könnte, wenn es auch mal da bleiben darf irgendwie und nicht so ein, so, also was ja sofort bei so Minderheiten sowieso total gerne passiert, dass dann sowieso ein, aber es geht doch allen anderen auch aus irgendwelchen anderen Gründen auch bla bla bla, so irgendwie so und so. Und das ist dann ja auch immer so gefährlich, weil man dann ja auch wieder so die Marginalisierungsdramen, die sich halt dann trotzdem an bestimmten Stellen einfach abspielen, dass man dann halt immer so, das so weichgespült irgendwie wird in so ein, aber es geht doch allen mal scheiße Ding irgendwie, also immer überspitzt jetzt irgendwie. Und das finde ich dann auch doof. Also ich fände es auch eigentlich auch gut, wenn es sozusagen auch einfach das bleiben darf. Und ich hätte es zum Beispiel jetzt nicht dramatisch gefunden, wenn es einfach tatsächlich nur für lesbische und schwule Jugendliche geblieben wäre. Also wenn es sozusagen, ne, plus so schwarz sein, plus jüdisch sein, plus, keine Ahnung, geschlechtsverwirrt sein oder was auch immer, aber halt so, das ist halt irgendwie so ein, das sind aber die wir irgendwie nach wie vor ansprechen wollen, irgendwie. Das hast du dem Thema vielleicht sagen können, so, aber dass so die Zielgruppe eigentlich gleich bleibt, finde ich, also das finde ich eigentlich ganz gut. Also ich glaube ja auch, dass, ja, ich glaube auch tatsächlich nicht, dass diese Feinheiten dann irgendwie was an der Zielgruppe ändern tatsächlich. Ich glaube schon, dass das Projekt sozusagen seinen Weg irgendwie gefunden hat, dass die Leute wissen, wen es ansprechen soll. Dass sich daran jetzt nicht noch großartig was ändert, das glaube ich nicht. Also das... Na, wie gesagt, ich habe bei den wenigen Videos, die ich da gesehen habe, irgendwie halt schon gewartet, ne? Sagt er jetzt schwul-lesbisch oder sagt er nicht? Justin Bieber hat ja auch ein Video gemacht. Ach, ja. Und? Was hat Justin Bieber erzählt? Er hat auch geschafft, alleine. Genau, er hat ganz auch gesagt, zu werden. Genau. Er hat auch gesagt, er weiß, wie es ist, scheiß Zeit zu haben. So ungefähr, ich kann, weiß nicht mehr. Hat vielleicht gesungen. Nein. Mehr gab es tatsächlich so einen kurzen Abriss gegeben. Na, demnächst das kann man ja seinen Film im Kino sogar sehen, wie wir noch nicht festgestellt haben. In 3D. In 3D, genau. Der Werdegang von Justin Bieber. Genau, ich glaube, etwa so war das auch. Ja, es hat. Also, ich meine, letztendlich. Wenn es darum geht, irgendwie ein sehr breites Spektrum oder irgendwie so einen ganzen Pool an Geschichten und Statements irgendwie Jugendlichen, die imstande sind, Englisch zu verstehen, zur Verfügung zu stellen, ist natürlich auch erstmal egal, also oder sozusagen ist ja auch im Prinzip alles recht, was da so erzählt wird. Ob es jetzt irgendwie, oder also so je mehr, desto besser, kann man ja im Prinzip sagen. Ob es jetzt irgendwie dann, wenn man es jetzt immer nur auf bestimmte schwul-lesbische Geschichten immer nur zugespitzt hätte, dann wäre das ja auch einfach eine Beschneidung von allen möglichen gewesen. Und wenn es halt dann eben dieser einen Person total hilft, irgendwie zu wissen, ey, Justin Bieber hatte auch echt eine harte Zeit und ist aber sonst ganz cool drauf. Was auch immer sich dann jemand da rausziehen kann, aber irgendwie, wenn sich irgendjemand was rausziehen kann, dann ist es ja schon mal was wert. Auf jeden Fall. So. Die Sprachen haben sich inzwischen übrigens auch vervielfältigt. Also es ist längst nicht mehr nur Englisch, was da erzählt wird. Sondern damit einhergehend dann auch noch, also nicht gleichzusetzen mit mehr Sprachen, aber auch mehr beitragende, also auch außerhalb den USA beitragende Leute, die dann unter dem Channel ihre Geschichten erzählen. Die sind auch in einem Channel drin? Ja, genau. Ah, okay. Also da gibt's, als ich neulich mal geguckt habe, gab es da eine ganz große Gruppe, das kam wahrscheinlich dann irgendwie gerade zu der Zeit, von Beiträgen aus China, die dann halt plötzlich da sehr aktuell waren. Ich habe, das bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine mich auch zu erinnern, als ich das erste Mal auf diesem YouTube-Channel war, gab es auch schon die Aufforderung in allen, also in der bevorzugten Sprache, das da zu submitten. Also ich glaube, das war auch die Idee so ein bisschen. Was ich auch im Übrigen tausendmal besser finde, als dieses unsägliche eswirdbesser.org. Dachte ich auch, eine super Überleitung. Ja. Heißt es wird besser oder it's get better? Es wird besser. Es wird besser. Das deutsche Pendant. Das deutsche Pendant. Wollen wir damit mal einsteigen? Möchte jemand Schokolade? Nein. Nein. Also es gibt ein deutsches Projekt tatsächlich, die auch vom Aussehen, also da, ich war wiederum, Entschuldigung, ich war das letzte Mal vor etwa 2 Monaten auf der Seite des Es wird besser Projekts. Da waren sie vom Aussehen her definitiv angegliedert an It Gets Better, so von der Farbgebung und so. Ich war vor einem Monat da, das war dann immer noch ähnlich. Ich habe aber zumindest keinen einzigen Verweis auf der ganzen Seite gefunden auf das It Gets Better Project. Was ich relativ spannend finde. Also. Es wird aber, hier sehe ich gerade, im Wikipedia-Artikel werden die beiden aber zusammen. Ja, im Wikipedia-Artikel, aber der Wikipedia-Artikel ist ja. Ja, ich meine nur. Ja. Also assoziiert sozusagen. Ja. Oh, das sieht ja wirklich genauso aus. Das ist halt krass, also, aber es wird halt kein Bezug drauf genommen. Eben noch nicht mal ein, wir stellen uns jetzt quasi in die Tradition von oder wir sehen uns jetzt als irgendwie einen deutschen Ableger von. Weder das, noch auch diese Hintergrundgeschichte von irgendwie, es gab eine Reihe von Selbstmorden US-amerikanischer Jugendliche, sondern irgendwie das, also da wird, glaube ich, sich über Homophobie ausgelassen. Dass irgendwie, ach ja, das waren die mit der Petition. Ja, genau. Petition, unterschreiben Sie hier gegen die Homophobie. Ah ja, stimmt. Großartig, ja. Das ist auch ganz schön. Also wahrscheinlich haben wir es jetzt auch bei so einem ziemlichen Alleingänger-Ding zu tun. Wobei das US-amerikanische ist es ja dann eigentlich auch. Ne? Also die Geschichte von Trevor ist, hier ist es Tyler. Tyler? Habe ich etwa die ganze Zeit schon falsch? Nee, also das ist eine Trevor Project, aber hier wird auch von einem Tyler erzählt. Namen, Leute. Also dieses It Gets Better ist das The Trevor Project. Ich weiß aber nicht, ob Trevor der mit den Sexvideos im Internet war, weil hier steht nämlich, dass Tyler das mit den Sexvideos und im Internet war. Also das Trevor Project ist aber ein Projekt, um Geld reinzukriegen. Genau, aber das ist assoziiert mit dieser It Gets Better Geschichte. Ich weiß aber nicht genau, ob sie wirklich zusammengehören oder ob sie sich dann einfach noch sozusagen zusammengeschlossen haben. Auf jeden Fall ist Trevor oder nicht der mit den Sexvideos. Also zumindest laut der Webseite. Ich glaube, Dan Savage steckt auch hinter dem Trevor. Ja. Also jedenfalls, das Trevor Project ist ein Fundraising-Project und das It Gets Better Project will ja nun erstmal kein Geld sammeln, sozusagen, sondern Videos. Ja, genau. Ansonsten wird halt auf diese Geschichte Bezug genommen und dass eben niemand geärgert werden darf aufgrund von Homophobie. Du bist jetzt beim Deutschen. Bei den Deutschen, oder? Genau. Und dann wird nochmal erklärt, was Homophobie eigentlich ist. Relativ lange. Das werde ich jetzt mal mir nicht durchlesen. Und dann gibt es eben. Aber es gibt tatsächlich keinen Verweis auf It Gets Better. Es wird halt diese Geschichte erzählt, aber es wird halt nicht gesagt, das gab es schon mal übrigens. So ähnlich. Und vor allem, als ich dann. Oder nicht vor allem. Vor allem ist Sie okay, haben auch schon 59 Stimmen gegen Homophobie gesammelt. Echt? Als ich das deutsche Projekt das erste Mal gesehen habe, gab es auch, glaube ich, nur 2 Beiträge. Und der eine davon war dann auch gleich so ein Feature, also wo auch richtig mit Schnitt und Kameraführung und Look gearbeitet wurde. Was ja dann wiederum auch nicht mehr so viel zu tun hat mit der Idee des It Gets Better Projects, wo ja Leute erstmal einfach nur blöd vor der Kamera rumsitzen und da rein erzählen. Also irgendwie komisch, orientiert sich im Stil an dem US-amerikanischen, macht es aber alles sehr viel unprofessioneller, beziehungsweise in so einem Anflug von Professionalität wird es dann leider sehr trashig. Und ich finde es tatsächlich unnötig. Also bei dem finde ich es tatsächlich unnötig, davon einen deutschen Ableger zu machen, wenn es doch eigentlich, wenn es keine Restriktionen so gibt auf dem US-amerikanischen Projekt. Ja. Und es hat halt so einen Anschein von fehlender Transparenz. Ja. Also so müsste eigentlich relativ so auf dem ersten. Ich finde, bei solchen Sachen ist es wichtig, dass irgendwie auch auf den ersten Blick irgendwie klar ist, okay, wer steckt da jetzt dahinter? Und so, was ist so die Vorgeschichte? Und da ist es irgendwie, also so, da guckt man sich an und klickt sich so ein bisschen durch und es tauchen immer mehr Fragezeichen auf, je mehr man eigentlich sieht auf dieser Seite. Komisch. Komisch. Dann hatte ich neulich ja irgendwann mal gefunden, ein sozusagen The Real Queers Project sozusagen. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Da ging es dann darum, wo dann so die echten, also tatsächlich auch mit so einer Wortwahl, so wo die echten Queers dann mal zu Wort kommen. Wo dann halt eher so queer identifizierte Personen mehr so in Richtung, ja, tatsächlich so eher so Butch, Femme, Trans, of Color irgendwelche Sachen erzählt haben, wo ich dann auch wiederum dachte, okay, wenn die jetzt das Gefühl hatten, sie müssen da nochmal, sie fühlen sich in dem anderen irgendwie offensichtlich nicht gehört oder so, dann wird es wohl so gewesen sein. Trotzdem hatte ich bei dem tatsächlich das Gefühl, ist es so sinnvoll, da immer noch so Side-Projects aufzumachen? Oder halt so, ist es da tatsächlich sinnvoll, sozusagen nicht zu versuchen, das von innen heraus zu erweitern, sondern wir müssen uns dagegen positionieren. Wir müssen uns dagegen positionieren, Stellung zu beziehen. Ich glaube, es hat beides eine Berechtigung. Also es hat sowohl eine Berechtigung, sich irgendwie da reinzuschmarotzen in so ein lesbisch-schwules Ding, auch wenn man sich selber nicht als lesbisch-schwul identifiziert, und das dann so zu erweitern. Und es hat aber genauso gut auch eine Berechtigung, dann zu sagen, wir tauchen da nicht auf und das soll einfach auch so ein lesbisch-schwules Ding irgendwie bleiben. Und wir erzählen einfach nochmal eine andere Perspektive. Die Frage ist halt, wie viel Öffentlichkeit bekommt es, ne? Aber dann ist auch wieder die Frage, wie relevant ist dann die Öffentlichkeit an der Stelle? War das denn so, dass Sie von dem Format her dann auch einfach so einzelne Geschichten erzählt haben? Oder war das so ein, wir setzen uns jetzt mit dem Projekt It Gets Better auseinander? Nee, also Sie haben, glaube ich, ich habe es leider nicht mehr wiedergefunden. Es war ein zusammenhängendes Stück, wo mehrere Leute Beiträge zugesagt haben. Die halt so Richtung Queer Identified gingen. Sie haben nicht in den Aussagen, glaube ich, nicht explizit auf das Projekt Bezug genommen, aber schon so ein, also irgendwie war das schon so ein, also ich erinnere so ein The Real One Ding, und das finde ich halt dann so ein bisschen schwierig. Also wenn das so ein authentischeres Ding sein soll. Das war aber nicht dieses Schulprojekt. Das war nicht dieses mit den Teenagern, die dann irgendwie auch in Schulen, also die so Werbung gemacht haben für dieses Schulprojekt. Dass sie in Schulen gehen und dann so Aufklärungsschulen. Das können wir vielleicht schon mehr. Bitte? Was? Ich hätte sonst auch noch mal später was dazu gesagt. Ja, ich wollte dazu auch noch mal was sagen. Ich wollte nur wissen, ob das ist, was Joko meint. Das klingt aber nicht danach. Nee, nicht, da ging es nicht um Real Queerness. Ja, ich kann noch mal suchen, ob ich das finde, aber das ist leider, ich habe das neulich noch mal versucht zu finden, aber dann habe ich wiederum dann noch mal was anderes gefunden. Auch noch ein queeres Gegenprojekt zu dem Projekt. Also Gegenprojekt, richtig. Auch explizit so als Gegenprojekt angelegt. Das weiß ich nicht mehr. Dazu kann ich jetzt nichts sagen. Keine Ahnung. Und kannst du dich erinnern, gegen was sie, also, es ist so lange her. Okay. Das Problem ist, es ist zu lange her, dass ich das genau weiß. Ich meine aber, dass ich darüber gestolpert bin, weil ich halt, sobald ich es gesehen habe, in diesen Denkprozess geplumpst bin. Okay, macht es Sinn, sich jetzt dagegen zu artikulieren? Also ist an diesem Punkt ist es tatsächlich also gibt es sozusagen die Punkte, die kritisiert werden, kommen die überhaupt vor? Sozusagen, weil das, was Marlene am Anfang meinte, dass das oder als Marlene gesagt hat, dass es so weit geworden ist, da hätte ja auch der Punkt kommen können, von den Initiatoren das einfach zu schließen, sozusagen. Einfach vorzugeben, so bis zu dem Punkt und andere Leute sollen nicht beitragen. Also es gibt die und die Punkte, die müssen abgehakt werden. Ihr müsst schwul-lesbisch sein oder so. Oder ihr müsst so und so alt sein. Ihr dürft nicht mehr in der Schule sein. Aber das ist ja alles nicht passiert. Das heißt, die ganze Erweiterung hat ja stattgefunden, ohne dass irgendwer sich da hingesetzt hat und gesagt hat, nee, ihr seid aber jetzt nicht Zielgruppe oder ihr seid nicht diejenigen, die beitragen dürfen. Insofern ist es halt einfach so ein Mengending sozusagen, wogegen man sich aussprechen könnte. Oder so ein Bewegungsding oder sowas, so dass am Anfang dann halt tatsächlich eher Mainstream-Leute da sind und je länger es sich bewegt, umso mehr noch marginalisiertere Positionen kommen mit rein oder so. Aber halt nicht so ein, wir beschließen das sozusagen für uns. Also wir bleiben unter uns und wir wollen jetzt nur schwul-lesbisch sein und alles andere muss dann woanders stattfinden. Dann wäre es natürlich klar, dass es auf jeden Fall begründend ist, da irgendwelche Gegenprojekte zu machen. Ich glaube, deshalb war ich halt in, das war so der Denkprozess, der sich bei mir dann irgendwie angeleiert hat. Aber was jetzt genau da artikuliert wurde, kann ich dir leider nicht mehr sagen. So. Es ist einfach auch dann schon etwas länger her. Also würde ich ja mal ketzerisch fragen. Ich habe ganz bewusst mir keine YouTube-Videos von dem It Gets Better angeschaut, die über Dan Savage, also ich habe mir nur das Dan Savage-Video angeguckt. Und es heißt sozusagen, also wenn klar ist, es ist ein offenes Projekt und jeder, der das Gefühl hat, irgendwie die oder der das Gefühl hat, ich möchte was teilen mit der Welt, hatten da die Möglichkeit, irgendwie mit reinzugehen. Das heißt, es gibt ein breites Spektrum von Menschen. Ich möchte jetzt nicht sagen, deckungsgleich mit irgendwie Offline-Gesellschaft, aber du hast halt dann so... Schönes Wort. Gerne. Also so, dass es halt einfach so eine Fülle von Menschen gibt, in denen es genau die gleiche Verteilung wieder gibt, weil es geht eben nicht darum, also so, weil es eben dann nicht mehr um eben gerade nicht mehr um die schwulen Jungs zwischen 13 und 16 geht, die einfach so gemobbt werden in der Schule, dass sie sich umbringen. Und jetzt eine 1-zu-1-Deckung von irgendwie das schicken die Jungs von damals, die sich nicht umgebracht haben, nochmal hoffnungsvolle Nachrichten an die jetzige Jugend, sondern eben diese ganze Abbildung, dass dann... Wenn ich da irgendwie einen Bezug habe zu diesem Projekt, dass ich mir schon vorstellen kann, dass es dann so eine Motivation gibt von irgendwie so, ey, und was ist jetzt mit den Freaks? Also so von irgendwie so, es wird halt einfach wieder Gesellschaft dargestellt. Es gibt wieder Mainstream in diesen Geschichten, die da erzählt werden. Und also so, und es gibt wieder Masse. Du hast eine Masse, die dann ganz bestimmt, die ganz normale Geschichten erzählen und sowas. Und da kann ich schon verstehen, dass sich dann Gruppen bilden oder Projekte irgendwie bilden, die sich da dagegen stellen und sich da nicht hineingeben wollen, weil das dann klar ist, okay, wenn ich das mache, dann nehme ich ganz klar meine mir sichere marginale Position in dieser ganzen Masse ein. Das ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt ein Projekt starte, irgendwie was von ein paar Leuten getragen wird und es entsprechend schwierig ist, dafür dann wiederum eine große Netzöffentlichkeit zu bekommen, ist es halt genau das Gleiche. So, aber ich meine, wir hatten uns ja auch schon häufiger über Labels und Räume und sowas unterhalten, dass halt so dieses Ding ist von, okay, begebe ich mich da hinein, möchte ich unter diesem Label, unter diesem Projekt dann auftauchen oder finde ich das so ätzend oder finde ich das irgendwie so doof, dass ich da mich nicht hineinbegeben möchte? Das ist halt, also so, das ist diese klassische Frage, die ich auch immer total, bei der ich mich auch niemals für eine Sache entscheiden könnte, sondern das auch immer situativ für mich im Leben entscheide, ob ich mich da jetzt hineinbegebe oder nicht. Also da finde ich da allerdings den Gedanken nochmal spannend, dass ich halt nicht finde, dass es eigentlich um die Leute geht, wieder beitragen, sondern es geht ja eigentlich um die Zielgruppe. Also es geht ja eigentlich, also hatte ich so verstanden, die Leute, die da was beitragen, wollen ja irgendwelchen Jugendlichen was erzählen, die irgendwo sitzen und denen es gerade scheiße geht. Und da finde ich dann tatsächlich nochmal eine Idee, eine Frage, ob es sinnvoll ist, dann 25 Side-Projects aufzumachen, die einfach nicht alle von einer Person gefunden werden, oder ob es sinnvoll ist, bei einem Projekt zu bleiben. Aber ich kann auch beides total gut bejahen oder verneinen. Also ich bin mir da auch, ich möchte mich da auch nicht entscheiden, was ich gut finde. Oder was ich für eins von beiden entscheide. Was ich ja eine ganz spannende Frage finde, ist, bringt es denn denjenigen was, die das, für dieses gemacht wird sozusagen? Also was ist mit denen, die das... Also ich habe jetzt nicht mit irgendwelchen Jugendlichen gesprochen, die sich gerade umbringen wollten, dann das Projekt entdeckt haben und jetzt noch leben. Ich hätte es mal meiner Schwester zeigen sollen. Die wollte sich zwar nicht umbringen, aber... Das habe ich auch gerade gedacht. Aber praktischerweise... Du bist im besten Alter. Ja. Also es gab ja parallel irgendwie zu diesen ganzen, so viele waren es dann ja doch nicht, zu diesen jugendlichen Selbstmorden gab es ja dann auch die Diskussion. Also es gab dann, glaube ich, noch so eine Bewegung an irgendwelchen Schulen beziehungsweise in der Öffentlichkeit Lila zu tragen, im Gedenken an sich selbst tötende Jugendliche, wo dann eine Diskussion sich angeknüpft hat, ob das nicht sozusagen triggert, also ob nicht Lila tragen in der Öffentlichkeit, dann wiederum Jugendliche erst dazu bewegt, weil sie dann erst mit dem Gedanken in Berührung kommen, dass sie sich ja umbringen können und sich dann erst recht umbringen. Ja, aber die Diskussion gab es halt. Ja, und die Diskussion ist natürlich, also die Diskussion ist halt auch jetzt nicht so total einseitig, weil es schon auch unter Jugendlichen so Herdenverhalten gibt. Also es ist jetzt nicht völlig aus dem, also es ist nicht völlig irgendwie völliger Bullshit zu sagen, okay, wenn auf ein bestimmtes Thema ein Fokus gelenkt wird, dann kann es halt sein, dass bestimmte Jugendliche genau das dann extra machen oder so. Jedenfalls, diese Diskussion lief parallel zu dem Projekt auf. Jetzt nicht in dem Projekt, aber ich fand es nicht zufällig, dass ich da auf beides gleichzeitig etwa gestoßen bin. Oder halt auf diese Diskussion um dieses Lila-Tragen halt kurz danach. Ich habe das ja tatsächlich gemacht. Du hast Lila getragen? Ich habe Lila getragen an dem Tag. Und ich habe gearbeitet an dem Tag. Und ich habe sehr doll darauf geachtet, wer denn noch so Lila trägt. Habe auch eine Person angesprochen, die auch keine Ahnung hatte von dem Ganzen. Aber Lila getragen. Aber Lila getragen. Aber solidarisch war, das ist doch schön. Aus Versehen solidarisch war, genau. Was ich ganz interessant war, dass eine Person Lila getragen hat und ich dann vergessen habe, die Person zu fragen, ob sie denn aus gutem Grund Lila trägt, weil ich noch dachte, das passt gar nicht zu der Person, die trägt normalerweise kein Lila. Allerdings die andere Person, die ich gefragt habe, ob sie denn aus dem und dem Grund irgendwie Lila tragen würde, was sie nicht getan hat und dann sich aber quasi dann trotzdem dann spontan solidarisch erklärt hat, irgendwie auch mit ihrem Lila. Also sie hat das dann auch so gesagt, sie meinte auch, ja, es passt aber trotzdem ganz gut oder sowas, hat mich dann irgendwie per internem Jabber darüber informiert, wen sie denn jetzt alles irgendwie auf dem Flur vorbeigehen sehen hat, wer denn jetzt alles Lila trägt irgendwie. Toll. Ja, also ich habe leider keine Ahnung, ob noch irgendjemand anderen außer mir das irgendwie gemacht hat. Ich meine, was denn? Niemand versteht uns mehr. Der ganze Tisch. Ja, ich bin gerade mit meinem Knie gegen den Tisch gestoßen. Der ganze Tisch? Ah. Ja. Also jedenfalls, genau, habe ich das gemacht. So. Und ich wollte eigentlich so darauf hinaus, ob es denn was bringt, weil das finde ich schon eine sehr spannende Frage. So. Mein Gedanke war so dazu, dass, was ich vorhin schon mal meinte, ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwie tröstet und dass es auch ein Stück weit trägt. Aber was ich eben ja auch schon meinte, gut, ich weiß nicht, wie das so bei anderen Teenagern ist, aber in meiner Teenagerzeit war jetzt nur genau das nicht so ein großes Problem. Wäre halt die Frage, wenn das jetzt bei anderen auch so ist, dass jetzt so das jetzt nicht so das große Problem ist, aber dann halt irgendwelche anderen Sachen irgendwie gerade total problematisch sind, ob dann sozusagen die Botschaft, die dann so zugespitzt ist auf dieses Schwul-Lesbisch-Ding, ob das dann sozusagen erstens die richtige Botschaft ist. Also mein rückwirkender Blick auf das Teenager-Dasein ist, es ist einfach ein einziges komplexes Drama irgendwie. Also es ist halt irgendwie nicht so das eine Ding, was irgendwie einem so tierische Probleme macht, sondern es ist halt irgendwie so ein Wust aus allem Möglichen, was so alles so sich furchtbar ineinander verwoben hat. Und man lernt eigentlich erst so mit den Jahren im Erwachsenenalter, das so wieder so ein bisschen auseinander zu klamüsern und da irgendwie so die Dramen auch irgendwie voneinander wieder zu trennen, um das nicht, dass das nicht alles so ein großes ist. So. Und da ist halt die Frage, inwieweit dann halt so ein zugespitzt, also frage ich mich halt, inwieweit so ein zugespitztes, so eine zugespitzte Ansprache auf so ein Thema hin, ob das dann so die für viele dann so die richtige Ansprache ist. Und der Hauptpunkt ist halt irgendwie, dass es im Zweifelsfall halt einfach mal das momentane Drama einfach nicht kleiner macht, dass man versprochen bekommt, dass es vielleicht irgendwann demnächst irgendwie anders ist. So, das macht ja das Momentane irgendwie auch nicht besser, außer es tröstet vielleicht ein bisschen und ich glaube auch schon, dass es ein bisschen hilft, aber es ist, glaube ich, nicht so dieses, ach na denn, dann halte ich das jetzt mal alles aus, kein Problem, irgendwie so. Also dann, ja, den Faktor, also ich meine, es geht ja auch noch um den Faktor Selbstmord, womit ich persönlich keine Erfahrung habe, also so wirklich, ich habe weder irgendwie bei einer anderen Person das irgendwie miterleben müssen, noch bin ich selbst an den Punkt gekommen, dass es irgendwie für mich eine existenzbeendende irgendwie Option gibt, dass ich halt jetzt für mich nicht einschätzen könnte, irgendwie so, okay, was würde mir in der Situation helfen oder was würde mir gut tun, was würde sozusagen so ein Turning Point irgendwie darstellen, dass ich sage, okay, nee, dann bringe ich mich jetzt doch nicht um. Ja. So, also es sind halt einfach so Vermutungen, dass ich halt denke, so, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es besser wird. Und oder ich fand auch schon irgendwie so die Anwesenheit von zum Beispiel Lesben in meinem näheren Umfeld irgendwie zu sehen, dass sie irgendwie auch selbst in einer kleinen Stadt irgendwie ihr Leben, sie haben jetzt nicht so viel dort gelebt, aber zumindest teilweise auch da irgendwie ihr Leben irgendwie gebucht bekommen und es sind irgendwie einigermaßen glückliche Menschen, die irgendwie, also so irgendwie sozusagen so ein positives Bild irgendwie abgeben von irgendwie so, okay, es scheint sogar trotz noch in der Kleinstadt zu leben, was ich nicht vorhatte für meine Zukunft, da irgendwie so eine Perspektive zu geben. Und wenn es darum, also so, ich meine, letztendlich ist es ja so, dass wahrscheinlich, dass man ja so ein Gefühl hat von irgendwie so, es geht nicht mehr weiter. Ich sehe für mich keine Perspektive mehr, dass es irgendwie weitergehen kann. Und wenn dann jemand kommt und einem irgendwie eine Perspektive sagt, kann das wahrscheinlich schon echt wohltuend sein. Aber man kann sich auch verarscht fühlen. Also ich glaube, es geht auch echt so in beide Richtungen von irgendwie, von einerseits irgendwie so, ey, das wird besser. Es lohnt sich sozusagen irgendwie durchzuhalten. Kann bestimmt für Leute funktionieren, aber es kann auch sein, also so, ich finde es auch total nachvollziehbar, wenn jemand sagt, so, willst du mich verarschen? Es kommt wahrscheinlich auch in meinen Schuhen, hey. Ich glaube, es kommt echt total drauf an. Also ja. Es ist einfach so individuell. Ich glaube, die Entscheidungen, sich umzubringen, sind einfach so individuell und sind so auch von so vielen verschiedenen Faktoren abhängig. Das wenn dir irgendwie, auch. Also wenn dir wirklich jeden Tag jemand hinterher schreit irgendwie, also immer du permanent irgendwie hinterhergeschrieben bekommst, dass sie dich lieber tot sehen wollen irgendwie, dann ist das, glaube ich, einfach, also das ist, egal aus welchen Gründen, einfach total heftig für wahrscheinlich die meisten. So. Und da ist es dann, das ist dann wahrscheinlich eine andere Voraussetzung als zum Beispiel bei jemandem, der aus welchen Gründen auch immer zum Beispiel sehr depressiv ist. Und irgendwie halt da irgendwie relativ schwer irgendwie zu irgendwelchen Emotionen grundsätzlich irgendwie in der Lage ist oder so. Also jetzt mal so zwei komische Klischees irgendwie zu nennen, die mir so einfallen. Also das sind ja schon wahrscheinlich dann unterschiedliche Sachen. Und ich finde halt die Idee irgendwie auch irgendwie ganz gut, weiter dran zu bleiben an diesem Gedanken von, und da spielt ja auch dieses Video von diesem Schulprojekt, also es ist kein Projekt von der Schule, sondern ein Projekt an Schulen zu gehen, irgendwie, was ja immer ein sehr beliebtes, eine sehr beliebte Methode ist, um über wie auch immer geartete Nicht-Heterosexualität zu sprechen von irgendwelchen Leuten. Diese Idee von, ja, aber wir müssen einfach auch echt was machen gegen irgendwelche Sachen, die halt einfach in der Teenagers halt passieren. Also irgendwie, man kann nicht alles auf einen, es wird irgendwann gut verschieben, sondern es muss halt auch was passieren im Jetzt. So. Und da gibt es dann wahrscheinlich auch keine Generallösung, die jetzt irgendwie für alle Schulen und für alle Gesellschaftsschichten und für alle Gesellschaftsformen und Kulturen und keine Ahnung was, Altersgruppen in irgendeiner Form irgendwie gut sind. Aber da immer wieder so Projekte aus dem Boden zu stampfen und dann irgendwie auch so bestimmte Sachen einfach zu machen und wenn man dann nur eine einzige Person hat, die dann irgendwie, muss ja sich nicht gleich umbringen, es reicht ja schon, wenn sie irgendwie einfach eine absolute Scheißzeit hat aus irgendwelchen Gründen. Also wenn man da irgendwelche Personen abfangen kann irgendwie und das irgendwie abfangen kann, auch dass es ihnen dann in dem Moment irgendwie besser geht oder dass irgendwas abgefangen wird oder dass irgendwelche neuen Kontakte hergestellt werden oder was auch immer so, dann ist das ja schon total viel. Und das, da finde ich auch echt viele Mittel recht. So. Da finde ich auch dieses wahrscheinlich auch oft etwas peinlich wirkende, wir stellen uns jetzt mal hier vorne hin und erzählen euch mal, fragt uns mal alles zum Thema schwul sein. Irgendwie. Ich glaube aber, das ist das, ich habe mir das vorhin nochmal angeguckt und ich glaube, dass es halt das ausnahmsweise auch nicht ist. Also es kann auch sein, es ist vielleicht so, es ist so eine Möglichkeit unter vielen, aber es ist nicht der Hauptfokus. Also ich kann ich erzähle. Wollte gerade ansetzen. Das Projekt, das lässt sich schwierig aufteilen. Ich glaube, das Projekt heißt, oder die Initiative ist ein bisschen schwierig, also so die Internetadresse heißt Put This on the Map. Mhm, das habe ich schon. Und das und dann wiederum mir fehlen die Worte dafür. Es ist also so der Name oder es hat also so ist der Titel des Videos. Und es ist halt irgendwie Put This On ist irgendwie Quatsch. Also es gibt Put This On Map und dann gibt es Reteaching Gender and Sexuality. Mhm. Und da weiß ich gerade nicht, wie man das jetzt benennen kann, ob was jetzt irgendwie der Gruppenname ist, die Initiative, das Projekt. So da, das kann ich gerade schlecht aufteilen. Aber so der Titel des Videos ist zum Beispiel Reteaching Gender and Sexuality. Und die Idee ist, dass eben Jugendliche selbst, also die greifen echt total viele Kritikpunkte auf, die es bei It Gets Better irgendwie gibt. Zum Beispiel eben, dass es, dass sie nicht warten wollen, bis sie älter sind, dass sich irgendwie die Lebensumstände verbessern. Und sie richten sich vor allem an Professionals, heißt es, an Professionelle. Also eben an das, also so, es geht halt nicht darum, sozusagen diese individualisierende Bewegung von It Gets Better irgendwie zu unterstützen, zu sagen, du musst das jetzt irgendwie aushalten, auch wenn du jetzt alleine bist, es wird irgendwann besser, weil du hast Freunde und wirst geliebt dann und so, sondern eben den Turn zu machen und zu sagen so, okay, das Umfeld muss dringend geändert werden. Da muss ich was tun. Irgendwie so, es geht um grundlegende Strukturen und die bewegen sich unter anderem eben in Schulen. Und das geht dann eben unter anderem, geht es halt darum, dass, so ist es bei mir angekommen, dass es halt vielleicht auch so eine Art Sensibilisierung und auch Erweiterung von Gender und von Geschlechts- und Sexualitätsideen irgendwie gibt, die sich dann eben auf das gesamte Umfeld von einer jugendlichen Person beziehen. Wie eben Schule oder Ärzte oder Leute in öffentlichen Stellen. Also so das, was eben, die eben mit Kindern und Jugendlichen umgehen sollen. Dass sich da, dass sozusagen diese Gruppe an Jugendlichen als eine Art Expertin sich zur Verfügung stellt und sozusagen dieses Reteaching betreiben wollen. Und die haben da einfach ein sehr starkes Video gemacht, wie ich finde. Bei denen sie dann eben persönliche Statements abgeben. Nicht persönliche Geschichten, sondern eher so zu versuchen, so dieses Spektrum aufzumachen. So, und halt sowohl eben diese Kritik an It Gets Better zu üben, als auch irgendwie schon so anzudeuten, dass eben, also so erstens, dass sich jetzt was ändern soll und an welchen Stellen sich das ändern soll. Und dass es eben um ein grundsätzlich breiteres Verständnis von Geschlecht und Sexualität geht. Mhm. Sowas. Und das zum Beispiel so dieses so, es gibt nicht diesen einen Moment, es geht nicht darum, dass irgendwie, ach so, die haben dieses Coming Out irgendwie nochmal aufgegriffen. So dieses unter dem Aspekt von, das ist nicht dieses, ich komme einmal raus. Das ist nicht so, ich habe nicht einmal dieses Coming Out, sondern ich habe das jeden Tag. Ich habe das am ersten Tag in der Schule, ich habe es am zweiten Tag in der Schule, ich habe das, ich habe mich gegenüber meiner Mathelehrerin, meinem Englischlehrer irgendwie geoutet und ich mache es gerade jetzt und sowas. Also so als das Ding von so, ey, das ist unser Alltag. Das ist nicht, es gibt halt nicht diesen einen magischen Moment und so. Und also so, das ist echt cool gemacht und ich habe auch festgestellt, dass es sich auch lohnt, es mehrmals anzugucken, weil manche Sachen auch gar nicht so hängen geblieben waren. Müssen wir eigentlich mal eine Liste machen, was wir alles verlinken? Ich krieg das schon wegen. Und ich würde noch gerne einmal kurz anknüpfen. Ich habe nämlich, was ich mir angeguckt habe, war von Ellen DeGeneres irgendwie so eine Nachricht, eine Botschaft. Ja, und die, finde, beschreibt diesen Übergang zwischen dem It Gets Better Project und zum Beispiel dieser Put This On Map Initiative, weil sie zum Beispiel nicht sagt, It Gets Better, sondern sie hat halt, ich fand es sehr intelligent, wie sie das gemacht hat, weil sie hat irgendwie aufgezählt, diese Selbstmorde aufgezählt und meint halt irgendwie, dass ein Selbstmord ist ein Drama, 4 Selbstmorde, das ist eine Krise für die Gesellschaft. Mhm. So, und also so, und sie hat es halt eben nicht, sie hat sich ja nicht hingestellt und gesagt so, schaut mich an, irgendwie, ich habe auch irgendwie einiges durchgemacht und jetzt bin ich irgendwie, jetzt geht es mir total gut, weil ich bin irgendwie verheiratet und ich bin so weiß und das ist alles so Glück, also alles so schön. Und sie hat sehr gewählt, irgendwie gesagt, es wird, Dinge werden leichter oder so, oder, also so things get easier, wie man das dann auch übersetzen mag, ob Dinge irgendwie leichter werden und dass sich eben auch auch was in den Köpfen der Menschen irgendwie tut und dass es einfach schade wäre, wenn sie das nicht mehr miterleben könnten. So, dass sich auch einfach in der Gesellschaft was verändert. Aber also so, ich finde das, was sie so gemacht hat, beschreibt halt ganz gut einen Übergang, weil sie sich halt nicht einfach hingestellt hat und das so ein, ich möchte euch auch sagen, dass es besser wird, sondern irgendwie das auch sehr auf, das markiert ganz klar, dass die Gesellschaft hier und jetzt ein Problem hat und da dringend dran arbeiten muss und halt nicht, und also so, und das fand ich irgendwie ganz gut, dass ihr das nicht so einseitig gemacht hatte. Und ich bin gespannt, also dieses Projekt hat es noch nicht gestartet, dieses This On Map. Ah, okay. Also die sind anscheinend noch im Countdown. Und ich habe es mir auch noch nicht weiter durchgelesen, was sie jetzt alles eigentlich vorhaben, ob die so eine riesen USA-Rundreise dann vorhaben, also so überall durchzutouren oder sowas. Es gibt halt so eine Reihe an Jugendlichen, das ist eine feste Gruppe, die dann irgendwie in Erscheinung treten wollen. Hast du gerade ein ekliges Böhnchen erwischt? Das heißt, es ist Jelly Belly. Also den Individualisierungsaspekt finde ich nochmal sehr spannend. Ja. Können wir gerne ein bisschen weiter eingehen. Ja, ich wüsste jetzt nicht so richtig, was ich dazu noch sagen soll. Also außer jetzt zu sagen, dass es ein relativ typisches, also so aus so einer allgemeinen Perspektive zu sagen, dass es ein relativ typisches Phänomen ist, dass bei so Problemen, die aufgrund von gesellschaftlichen Unterdrückungsverhältnissen entstehen, also aufgrund von gesellschaftlicher Unterdrückung passieren, dass da ganz häufig halt nicht angesetzt wird an der gesellschaftlichen Struktur, sondern eben das Problem sozusagen vom Individuum gelöst werden muss, beziehungsweise an das Individuum herangetreten wird, das sich ändern muss oder das besser mit irgendwas umgehen muss oder das sich härter machen muss oder sowas. Ja. Aber ich finde es wichtig, eben nochmal zu sagen, irgendwie so, dass es ein ganz klarer Aufruf ist an eine Einzelperson, dass so ein Eingeständnis von ja, irgendwie, das Leben stinkt für dich gerade. So irgendwie so, okay, aber du musst das irgendwie aushalten. Mhm. Und zwar egal unter welchen Umständen, weil es wird dann besser. Und das, naja, schön. Und eben, also, eben dann, dass dann die Person irgendwie hart sein muss und irgendwie ihr Leiden irgendwie vielleicht besser managen muss oder sowas. Also, und dass sie ja so darauf zurückgeworfen ist, dass das alles irgendwie alleine gemacht werden muss und dass da eben nicht eine Gesellschaft für verantwortlich gemacht werden kann. Oder soll oder darf. Und eben sich für mich dann auch die Frage anknüpft, was ist, wenn es nicht besser wird? Das wollte ich auch nochmal sagen. Ich habe nämlich das Video von Kate Bornstein gesehen, ja, die so anfängt, dass sie ganz lange nichts beigetragen hat, weil sie einfach ganz häufig findet, dass es nicht besser wird. Und dann hat sie wiederum Tage, wo sie denkt, dass es besser wird, und an so einem hat sie das dann, glaube ich, auch gemacht, das Video. Und das finde ich halt auch total wichtig, weil es weil dieser es wird besser Ansatz ja schon auch ein sehr privilegierter ist wiederum. Mhm. Also es gibt einfach ganz viele Punkte, die werden nicht besser. Beziehungsweise finde ich, hat einfach auch jede Person das Recht, empfindlich zu bleiben und sich einfach die ganze Zeit die Sachen sehr zu Herzen zu nehmen und es einfach nicht zu lernen, damit besser umzugehen oder so. Was mir eben noch eingefallen ist, irgendwie, die meisten Videos, die ich gesehen habe, waren schon durchaus auch noch mit so einem Ding verknüpft von, also nicht nur dieses, du musst es aushalten, es wird irgendwann besser, sondern du kannst dir Hilfe suchen. Du kannst dir Hilfe holen. Es gibt irgendwie die und die und die und die Stellen irgendwie so. Es gibt irgendwie Projekte, die sich irgendwie, es gibt Jugendgruppen, es gibt irgendwie so. Also das finde ich schon auch wichtig, dass das schon auch oft irgendwie gesagt wird irgendwie. Und nicht nur so ein, ja, wird irgendwann gut werden, jetzt halt mal still so, sondern es geht ja schon auch darum, Leuten das an die Hand zu geben. Und überall, wo das auftaucht, taucht ja auch immer irgendeine Telefonnummer auf oder irgendein hier, wende nicht mal da und dahin, Ding. So. Und was ich dazu auch noch sagen wollte, ich habe auch relativ viele gesehen, die da auch echt ziemlich ziemlich desillusioniert sozusagen rangegangen sind. Also die schon auch sowas gesagt haben, wie als ich so und so alt war in der Schule, es war einfach wirklich total scheiße und es ist einfach ganz lange nicht besser geworden. Und ich wollte auch irgendwie mich umbringen oder was auch immer, oder ich hatte einfach eine richtige Scheißzeit, die also nicht sowas, auch nicht so eine Perspektive aufgemacht haben von, wenn du dich jetzt so und so anstellst, dann wird das schon besser werden, sondern die tatsächlich eher so ein, okay, es ist einfach Kacke, aufgemacht haben. Weiß ich ganz gar nicht, wozu ich das noch sagen würde. Das war irgendwie vorhin. Na, das ist halt also nicht besser wird. Zu so einer Vielfältigkeit, genau, dass es halt nicht so ein simples, es wird besser ist, sondern ein, es wird besser unter bestimmten Vorzeichen, oder? Es gibt, also was ja ganz häufig kommt, ist dieser Aspekt von, wenn man erstmal aus der Schule raus ist, dann wird nochmal was anders. Und ich glaube, das ist schon dann wiederum, das kam mir vorhin nochmal in den Sinn, als wir bei der Frage waren, bringt es denn überhaupt was der Person, die das dann möglicherweise gerade sieht? Weil ich nämlich schon mir vorstellen kann, dass genau dieses, es gibt einfach nicht das Versprechen, dass man sich das anguckt und dann findest du es sofort besser, sondern man sieht einfach, okay, es gibt ganz viele Leute, die genau das auch wissen und mitgekriegt haben, dass die Zeit in der Schule einfach richtig scheiße ist. Aber was ja, was glaube ich häufig zu so Pubertät oder Jungsein halt dann in dem Fall dazugehört, ist, dass der Horizont ja einfach noch mal sehr begrenzt ist und dass dieser Gedanke über die Schule raus möglicherweise noch gar nicht passiert. Und das ist einfach so unendlich weit weg, dass es einfach dann auch wieder so quasi nicht vorhanden ist. So. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass das auch sowas hilft, wenn Leute einem sagen, in der Schule ist überhaupt gar nichts besser geworden, aber ich bin heute sehr froh, dass ich mich damals nicht umgebracht habe oder sowas, was ja relativ häufig gesagt wird. Oder so, wo einfach nicht sowas gemacht wird wie, na klar, und dann wurde es alles total toll, sondern es hat sich gelohnt, irgendwie das nicht zu tun. Ja. Aus welchen Gründen auch immer. Aber ja. Ich verspreche jetzt erstmal nichts, aber für mich hat es sich gelohnt. Also ich kann trotzdem nach wie vor diese Grundmotivation einfach auf so einer emotionalen Ebene total nachvollziehen, dass jemand sagt irgendwie, ich hätte so gerne mit dem 5 Minuten gesprochen und hätte ihm gerne gesagt, es wird besser. So. Also das kann ich total nachvollziehen, weil ich ja tatsächlich neulich irgendwie ein Gespräch hatte mit einem Teenager, schöne Grüße, dass, wo ich halt auch genau das, also wo ich mich dann irgendwann dabei wiedergefunden habe, wo ich dann irgendwie dann gesagt habe, es wird irgendwie besser. Also es gibt einfach bestimmte Aspekte, die werden sich wahrscheinlich ändern und das macht was Positives aus. Mhm. So. Und ich hatte schon das Gefühl, dass das auch tröstet. Also das, aber das Ding ist halt, es ist einfach ein Unterschied, ob sich einfach Tausende von Menschen irgendwie hinstellen und übers Internet irgendein Videobotschaft senden, was auch gut ist und was wir ja auch schon gesagt haben, was auch aus bestimmten Aspekten bestimmt gut ist und jede einzelne Person, die sich nicht umbringt, ist gut. Irgendwie so, ja. Aber ich glaube, dass halt so nochmal so dieser Impuls, dass man sozusagen das Bedürfnis hat, irgendwie einer Person direkt zu sagen, irgendwie, okay, es ist echt scheiße und ich weiß, dass es scheiße ist, weil ich kann mich erinnern, ich habe auch in ungefähr deinem Alter eine echt scheiß Zeit gehabt, so, es war einfach auch echt anstrengend und ich sehe jetzt, dass ähnliche Probleme und ähnliche Fragen und ähnliches irgendwie so, dass das irgendwie Themen sind, mit denen du irgendwie umgehst und da irgendwie so eine Botschaft irgendwie zu vermitteln, irgendwie so, es wird irgendwas, wird sich auch ändern oder irgendwas wird sich auch, ja, bestimmte Aspekte werden wahrscheinlich sich positiv auswirken, unter bestimmten Umständen auf bestimmte Menschen. Also das ist ja, wie gesagt, ich will das auch nicht so auf bin ich an den Teenager über einen Kamm scheren. So. Andere kacken nach der Schule erst so richtig ab. So. Also es ist halt auch nicht so, dass man das so überall. Aber so diesen Impuls kann ich halt total gut verstehen, so, weil ich schon das Gefühl habe, dass man auch als ältere Person sowas irgendwie an jüngere Personen irgendwie so geben kann, was man vielleicht selber gebraucht hätte oder was man selber vielleicht gut gefunden hätte oder was man auch zum Teil vielleicht einfach auch bekommen hat von anderen, die halt dann 10, 15 Jahre älter gewesen sind oder so und einfach noch gut genug irgendwie in dem ganzen Thema irgendwie drin, also wo das einfach vielleicht alles nicht so ganz vergessen ist oder so. Ja. Aber dann einfach schon weit genug weg, dass man weiß irgendwie, okay, also das ist einfach ein Lebensabschnitt, der ist einfach vorbei, so, da muss man sich nicht mehr mit so die Dramen, die meisten Dramen, die sich damals abgespielt haben, sind einfach jetzt keine Dramen mehr oder haben sich einfach erledigt. So. Kannst du mir an die Matik. Dazu kommt ja noch dieses nochmal wiederum in die andere Richtung, dieses, hätte ich nochmal 5 Minuten Zeit gehabt, mit dieser Person zu reden, heißt ja auch mal gar nichts. Ne? Also auch, also ich kann den Wunsch auch total gut verstehen, aber dann kommt man wieder zu diesem, warum bringen sich Leute um? Und das ist einfach möglicherweise einfach viel mehr, als hätte ich dem jetzt nochmal schnell gesagt, ach, das mit dem, sie nennen dich alle Schwuchtel, wird schon mal irgendwann besser. Das, hat diese Person dann vielleicht auch nicht gerade das tolle Umfeld, dass sie dann irgendwie auffängt und dann bringt es einfach überhaupt nichts, ob sie nun noch so ein Video sieht oder nicht. Ne? Ja. Aber trotzdem, ich finde auch, ich finde es total legitim, so ein Projekt zu starten, aus so einem Wunsch raus. Ja, und wie gesagt, ich finde auch irgendwie diesen Ansatz, Jüngeren aus so einer älteren Perspektive heraus einfach so eine Prognose abzugeben, so, die ja nun nicht stimmen muss und das daran, also ne, das wird natürlich irgendwie daran, also das kann nicht das Einzige sein, so, ja, ich meine jetzt schon auch mehr so ein Gespräch auch irgendwie oder mehrere Gespräche, aber mit so einer, okay, ältere Person sagt, also kann über bestimmte Sachen auch nochmal vielleicht anders sprechen, über mit jüngerer Person, also mit dieser Konstellation so. Kann überhaupt mal Sachen aussprechen, zum Beispiel. Ist einfach schon sozusagen selbstsicherer damit irgendwie, sich hinzustellen und zu sagen, irgendwie so und so sieht mein Leben aus und ich finde irgendwie das und das gut und das, also so, oder ich fühle mich in dem Geschlecht wohl und habe irgendwie benenne, also habe für mich irgendwie jetzt die und die Sexualität gefunden oder so. das ist ja einfach auch so dieses so, ich spreche das auch für dich aus und, mhm. und ich, also so unter diesem Aspekt von irgendwie so, das, was du noch nicht, was du entweder dich noch nicht zu denken traust oder wo du einfach auch noch gar nicht bist, kann ich dir zeigen, dass ich mich damit wohlfühle. So. Ich hätte eben aber noch eine andere Gedanke. Na, ich hatte noch den Gedanken, dass das ja im Grunde, also das ist ja genau dieses, ältere Leute sprechen irgendwas aus, was Jüngere noch nicht sozusagen durchleben konnten oder sowas, passiert ja auch in so kleineren Offline-Szenen ganz viel. Also gerade bei so kleineren, jetzt sage ich das schlimme Wort, Minderheitengruppen. also bei kleineren Szenen, die irgendwie schon mit so Unterdrückung umzugehen haben, kommt es ja auch meistens dann wahrscheinlich eher in größeren Städten, wenn genug Leute auf dem Puffen sind, kommt es ja auch total doll vor. Also ob das jetzt irgendwelche Workshops sind, wo dann ältere Transleute jüngeren Transleuten erzählen, wie sie irgendwie gut durchs Leben gehen, oder ob das irgendwelche mit Rassismus umgehen und sich dagegen wehren Gruppen, also Trainings sind, oder ob das irgendwie so im SM-Bereich so Monitoring Guidance Sachen sind oder sowas. Mentoring, Entschuldigung. Es ist schon spät. Mentoring, Guidance, Guard Sachen sind irgendwie. Also das passiert ja offline schon ganz lange in solchen Szenen. Also insofern finde ich das auch logisch, das auch online zu machen. Hm. Oder online anzubieten. Oder dass eben, also so, klar, das ist ja auch eine Stärke, dass es dann mal nicht so spezialisiert ist, dass dann irgendwie man nicht schon so sich total einordnen muss. Also ich gehe jetzt irgendwie in das Forum, ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, ich möchte was weitergeben und suche deswegen jetzt irgendwie das Selbsthilfeforum für XY diskriminiert auf, um dort dann irgendwie Jugendlichen, die da irgendwie Fragen posten, Antworten zu geben oder stelle mich in irgendeinem Live-Chat zur Verfügung oder sowas, sondern das Ganze dann nochmal so rauszunehmen und einfach nochmal auf so eine ganz andere Ebene zu packen, die einfach auch öffentliches Interesse hat und auch öffentliche Anerkennung irgendwie erfährt. Ist einfach, es ist ja einfach nochmal so eine andere Nummer. Was ich halt, also welche Frage ich halt spannend finde, oder so was ich so analytisch interessant finde, ist halt auch zu gucken, woran wird denn das besser festgemacht? In den Videos. Was bedeutet denn das besser? Also sowas wie Freunde, Mobilität. Also so, okay, die Schule wird, entweder du bist rausgekickt oder schaffst die Prüfung nicht oder du schaffst die Prüfung und bist dann fertig mit der Schule und hast irgendeinen Abschluss oder sowas. So, Schule wird höchstwahrscheinlich irgendwann vorbei sein. Dann kommt aber vielleicht auch schon das nächste mit Ausbildung, weiterführende Schule. Also so, es gibt sozusagen, also so, die Institution ändert sich dann vielleicht auch manchmal nur. Aber so, also es geht um irgendwie Mobilität, in verschiedensten Formen, dass man in der Lage ist, zum Beispiel von zu Hause auszuziehen, dass man so mobil ist, dass man aus den menschlichen Umfelden, also dass man von Menschen irgendwie wegkommt, mit denen man zu dem Zeitpunkt irgendwie umgeben ist oder sogar vielleicht irgendwie abhängig ist. Das bedeutet, dass man bestenfalls doch nicht so doll abweichend ist, dass sich Menschen tatsächlich noch mit einem auseinandersetzen möchten. Dass man die Möglichkeit hat, mit anderen Leuten irgendwie zu kommunizieren und irgendwie, also so, ich, also so, es hängen ja schon irgendwie bestimmte Sachen an dem besser dran. Es wird auch als besser bezeichnet, dass man dann die große Liebe des Lebens findet und irgendwie bestenfalls auch heiratet und vielleicht auch Kinder hat, aber auf jeden Fall irgendwie auch zusammenlebt und und das wird ja ziemlich oft erzählt, dass dann irgendwie so die eine große Liebe, dieser eine Mensch, der auch jetzt schon irgendwie nur wartet, dass man ihn trifft und dann wird alles gut mit diesem einen Menschen. Und das ist irgendwie so krass, also so, wenn man das wirklich glauben würde, was für eine, also so, und dann bringe ich mich mit 40 um, weil ich dann denke so, ah, scheiße, den einen Menschen gibt's doch nicht, ich habe jetzt irgendwie 25 Jahre umsonst gewartet. Und also jetzt mal überzogen gesagt, aber so, es werden ja ganz bestimmte Sachen festgemacht und ich wie gesagt, also ich habe zum Beispiel dieses Pixar-Video gesehen. Und da wurde das halt auch nochmal so deutlich, woran das eigentlich festgemacht wird, so dieses Besser. Und es waren halt ganz klar diese, was halt so, diese Gay-Marriage-Dinger einfach. Das ist einfach, also so dieses, ich ziehe in eine große Stadt. Sehr häufig, ja. Und dadurch verändert sich das Umfeld. Ich finde Menschen, Freunde, die mich irgendwie genauso akzeptieren. Ich finde meine große Liebe. Ich lebe mit der zusammen. Wir haben Kinder oder Kinderersatz. Und also, und das ist alles, es ist zwar nicht alles so leicht, aber es ist trotzdem irgendwie gut und ich bin glücklich. Was ja auch jedem gegönnt sei, so. Aber, dass so diese Erzählung von diesen sehr mainstreamigen Idealen, bei den Sachen, die ich zumindest gesehen habe, dann doch ganz schön vordergründig war. Ja, die kommen auf jeden Fall immer wieder vor. Ja. Also es kommt auch schon auch sowas vor, wie man lernt, anders mit Sachen umzugehen und man kriegt mehr Vergleichsmöglichkeiten und sowas. Also wo das eher so auf so ein man lernt, mit Dingen umzugehen bezogen wird. Mhm. Aber ganz häufig ist es tatsächlich so, also ich glaube, Umzug war auch so eins, was ich richtig häufig gehört habe. Ich bin jetzt hier nach gezogen. Und da gab es die große Gay-Community und die, da habe ich lauter tolle Freunde gefunden. Hm. Also lustigerweise finde ich ja eher, dass, also ich kenne das auch von den Videos so, aber wenn ich das jetzt so mit so einem, also wie gesagt, ich hänge ja diesem Gedanken von irgendwie, dass das Erwachsenenleben besser ist als das Teenagerleben irgendwie, hänge ich ja schon sehr an. Also ich finde den Gedanken schon irgendwie aber schon sehr gut, auch wenn mir total klar ist, dass das für ganz viel einfach nicht stimmt. So. Mhm. Aber ich fand das ja eher umgedreht. Ich fand ja das so großartig, also der Gedanke, dass es besser wird, war ja bei mir eher verknüpft mit so einem Gedanken von, dann muss ich nämlich nicht mich irgend so einem Bild fügen, dass ich irgendwie heirate und irgendwie Kinder bekomme und irgendwie irgendeinen 9-to-5-Job mache und so. Also das sind ja irgendwie, dass ich genau das alles nicht machen muss, dass ich die Freiheit habe, mich dagegen zu entscheiden. So, das ist eigentlich, finde ich eigentlich, genau das finde ich aber den guten Gedanken eigentlich an so einer It Gets Better Butcher, wobei mir das auch aufgefallen ist, irgendwie gerade so das mit der Großstadt, was bei mir ja aber auch gestimmt hat. Also auch mich hat es ja, je größer, desto besser gezogen. Ja. Das ist ja auch nochmal so ein ganz lustiger Punkt bei diesen ganzen Firmen oder bei vielen Firmenerzählungen, wo dann ja auch nochmal so, wo dann ja auch nochmal extra erzählt wird, dass auch das Firmenumfeld auch so toll jetzt ist. Ich glaube, es war auch bei Pixar, wo sie dann so erzählt haben, dass sie alle so, dass sich diese Firma ja quasi auch aus so Freaks gegründet hat und so. Pixar war, ich fand das auch wirklich ganz schlimm, das Video. Ich habe es nicht zu Ende geguckt. Ich habe es zu Ende geguckt und ich fand es ganz schlimm. Ich habe auch sofort irgendwelche Hasstiraden getwittert, weil ich mich nicht mehr halten konnte. Also da, das ist ja auch, also da vermischen sich ja ganz tolle Sachen irgendwie. Also gleichzeitig so ein, also dieser Firmen, die freakige Firma-Gedanke ist ja toll dahinter. Also negativ toll. Toll in a bad way. Toll in a bad way. Nasty toll. Toll. Oh, ich glaube, ich kann nicht mehr so lange. Na, dann lass es doch einfach aufhören. Nein, ich bitte nicht. Nee, du hast doch noch einen ganz wichtigen, ich total ich viele richtige total Sachen noch. Also was, ich zum Beispiel noch sagen wollte, ist, nochmal zurück zu der Individualität. Finde ich es nämlich so vom Gedanken her spannend. Also jetzt nochmal wieder zum Beispiel das Obama-Video. Und Clinton hat ja auch ein Video gemacht. Hillary. Oder auch er. Nee, still auch? Hillary Clinton. Genau. Also finde ich jetzt aus, also wenn man das so diesen Individualisierungsgedanken aus so einer politischen Sicht rausnimmt, könnte man ja zum Beispiel auch fragen, jetzt wo Obama dazu beigetragen hat und ein Video gemacht hat und allen Jugendlichen gesagt hat, ich weiß, wie es euch geht, es wird besser, mir ging es früher auch scheiße, aber es wird besser. Muss er damit jetzt eigentlich noch irgendwie strukturell was ändern oder hat er damit sozusagen die Pflicht erfüllt? Wäre ja zum Beispiel auch so eine politische Frage, die dahinter steckt, hinter diesem Modell von individueller Verantwortung für das eigene Leben wird besser. Ja, bei Politikern oder PolitikerInnen ist es tatsächlich ist schon sehr, sehr, sehr spannend. Wobei es natürlich bei anderen Prominenten auch so ist, von irgendwie so, und werdet ihr dann bei der nächsten, was weiß ich, bei Schauspielern irgendwie, werdet ihr bei der nächsten Rolle irgendwie drauf achten, irgendwie, was ihr da für Stereotypen produziert, genau, irgendwie, und was ihr da für Vorbilder irgendwie Jugendlichen gebt? Oder bei MusikerInnen irgendwie werdet ihr gucken, irgendwie was für beschissene Texte ihr teilweise von euch gebt, womit irgendwie die Leute die ganze Zeit Bescheid werden oder sowas. Also wahrscheinlich nicht, weil so funktioniert irgendwie auch so das neoliberale Dings drumrum ja auch nicht. Also, das sollst du schon alles irgendwie alleine wuppen. Ohne dass der Staat sich da irgendwie einmischt, ohne dass Strukturen grundlegend geändert werden müssen. Das musst du schon alleine hinbekommen. Aber wir stehen sonst voll hinter dir. Solange wir jetzt. Wir haben es auch geschafft. Ja, genau. Es war auch schwer. Naja, Pixar. Ein paar Worte noch zu Pixar. Ja, bitte. Bei Pixar fand ich es nochmal ganz spannend, das würde ich tatsächlich mir auch nochmal angucken, das Video, weil ich lustigerweise nicht drauf geachtet hatte, auf diesen Aspekt von, okay, an welchen Stellen wird eigentlich was offen gelassen, um welche Art von Abweichung, Andersartigkeit, Leiden als Jugendliche es eigentlich ging. Das ist das Pixar-Video. Selbst wenn es das nicht war, also es beim Pixar-Video gab es auf jeden Fall schon ziemlich krasse Mainstream-weiße bürgerliche Mainstream-Erzählung von irgendwie was Glück und was, also was so Lebensglück oder sowas. Ups. Was halt irgendwie so dieses Besser betrifft und was dann tatsächlich irgendwie das einem anzustrebende Lebensglück, was einem dann in Aussicht gestellt wird, bedeutet. Also so, das fand ich schon ziemlich plakativ. Also was da auch so wiederholt wurde an, dass es nicht darum geht, dass man sich vielleicht einfach in seinem Körper irgendwie wohlfühlt und irgendwie in Selbstsicherheit gewinnt und dass es manchmal, dass es vielleicht leichter wird zu sagen, ihr könnt mich alle mal kreuzweise, sondern dass es halt immer mit den anderen Menschen, die dann aber bitte auch noch in einer normativen Konstellation zu einem stehen, besser wird. Plus, das war also so die Krönung war, ich habe eh schon so total so dieses so, es ist ein Konzert, also es ist ein Betrieb, es ist eine Firma irgendwie, die da jetzt gerade, und es ist natürlich auch total gut geschnitten gewesen und sowas. Und, das dann so gegen Ende, nachdem eben so diese schnellen Schnitte, von denen du, Joke, auch schon erzählt hattest, so durchgerasselt wurden, um zu sehen, irgendwie, dass auch viele ähnliche Sachen sagen. Dass dann fast alle Menschen, die da, oder wahrscheinlich sogar alle Menschen, die da irgendwie zu interviewt wurden, dann gesagt haben, it gets better. Und das wurde gnadenlos hintereinander weggeschnitten. Also ich habe nicht gezählt. Es war echt so, it gets better, it gets better, it really gets better, you can trust me, it gets better. Aber das einzig Niedliche war, jetzt erinnere ich mich, da gab es so ein ganz niedliches Bärchen. Der hatte, das war dann noch wirklich touchy, der hatte dann tatsächlich auch so vor sich hingeprobt, so irgendwie so, ach, wenn ich jetzt nur könnte, ich würde irgendwie aus dem Computer raussteigen und würde dich einmal ganz doll umarmen. Das war sehr niedlich. Aber das fand ich echt krass, weil es so gehirnwäschemäßig irgendwie auf einen eingestrahlt ist, wurde irgendwie. Es war nicht so, dass einmal, das ist eh die Grundaussage dieses Projektes, ist nein, es muss irgendwie noch 10-mal hintereinander gefühlt einem so eingetrichtert werden, sodass man danach irgendwie so durch die Gegend denkt, it gets better. Und dann ist alles gut. Naja, wenn man dann Gehirn gewaschen durch die Schule kommt, ist da auch okay. Das stimmt. Nach Kate Bornstein darf man ja eh machen, was man will. Kate Bornstein hilft. Genau. Das fand ich, also beim, bei unseren Überlegungen, irgendwie, dass wir das als Podcast-Thema machen, war, ist mir dann eben auch Kate Bornstein ziemlich schnell in den Sinn gekommen mit ihrem Buch Hello Cruel World. 101 Alternatives to Suicide for Teens, Freaks and Other Outlaws. Das ist der volle Titel. Danke für den stummen Zwischenapplaus. ja, und da, also so, ich fand das halt auch spannend, das dazu ins Verhältnis zu setzen. Nicht nur, dass sie auch eine Videobotschaft eben gesendet hat, die ich auch so ansprechend fand, aber es ist halt nicht so, also es sprengt halt zumindest, finde ich, den Rahmen von irgendwie von bestimmten Vorgaben, was dieses Besser angeht, sondern so es, also, sondern es hat halt eher so den Inhalt, erstens, tu es bitte nicht, irgendwie, erstmal nicht, versuch noch ein paar Sachen, bevor du dich umbringst. So, es gibt, also so, sieh, dass es Alternativen gibt und dann hat schon einen irgendwie so schätze dich selbst wert Ding, also so Grundansatz hat dieses Buch oder diese 101 Alternativen und eben diese Idee auch von, es ist egal, was dich am Leben hält, mach es. Und wenn du Drogen nimmst, dann nimm sie irgendwie. Es ist gefährlich und du kannst echt Probleme bekommen aus verschiedenen Gründen. Es ist zum Beispiel meistens illegal. Aber wenn es dich am Leben hält, dann ist es okay. Und da gibt es halt einfach so eine ganze Bandbreite an Alternativen. Von, das habe ich... Jemanden umbringen? Hat sie nicht auch jemanden umbringen irgendwie als... Ich glaube eher symbolisch. Nee, symbolisch. Ich glaube, das war eher, ja, ich glaube, es ist eher symbolisch. Es gibt immer so diese eine Regel, man darf anderen keinen Schaden zufügen. Genau, don't be mean. There's only one rule, don't be mean. Man darf es nicht zu anderen gemein sein. Also man darf im Kopf, darf man Leute umbringen. Mhm. Ja. Man darf sich aber auch, um sozusagen mal die sanfteren Regeln oder Alternativen irgendwie vorzustellen, man darf auch sowas wie sich zwischendurch mal wie einen Gast behandeln, wie einen willkommenen Gast, was man sonst irgendwie sozusagen willkommenen Gästen zugute kommt, also so zuteil werden lässt, dass man sich das einfach mal selbst antut sozusagen. Also es geht eben auch um solche Arten von kleineren und größeren Tipps, wie man sich eigentlich so durchs Leben wurschtelt. Und ich finde auch sehr einfühlsam und vielschichtig und ansprechend geschrieben. Und daran hatte mich dieses It Gets Better ziemlich schnell auch daran erinnert. Es ist so ein breites Thema. Wir können auch im Februar nochmal drüber reden. Nein, keine Doppelthemen. Aber wir haben auch schon Doppelthemen gemacht. Politik hat auch nicht in eine Folge gepasst. Das stimmt. Ein bis zwei Sachen. Ich habe so viel... Nein, was ich zu allerletzt... Das war dann auch schon, nachdem wir das letztes Mal ja schon machen wollten, noch gelesen hatte, war in der... Ich glaube, es ist sogar noch die aktuelle LMAC. In der gibt es einen Artikel von Beatrice B. Ist die Beatrice B? Kann sein. Die sie eben auch kritisch mit It Gets Better auseinandersetzt. Eben auch so unter den Zeichen, also sowohl irgendwie so, okay, was heißt das, dass jetzt irgendwie so Promis und öffentliche Personen irgendwie auf einmal auch dazu posten und irgendwie was sich da mitteilen und irgendwas sagen, als auch irgendwie so diesen Gedanken von, ja, aber es gibt irgendwie, Menschen sind unterschiedlich und Menschen sind auch in ihren Voraussetzungen und Ressourcen unterschiedlich. Das heißt, es bedeutet nicht für alle gleich, dass es besser wird und dass irgendwie alle aus ihren Käfern rauskommen und irgendwie genügend Kohle haben, um irgendwie in großen Städten dem Gay- oder Queer-Lifestyle frönen zu können. Also so, es gibt unterschiedliche Voraussetzungen und sowas. Und da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Über den Artikel. Ich hatte auch noch einen ganz anderen Aspekt. Nämlich, also ich habe glaube ich, tatsächlich auch im Zusammenhang mit diesen Selbstmorden ist mir das erste Mal Cyberbullying als Konzept oder als Wort über den Weg gelaufen, was sich ja aber einreiht in so eine ganz große Diskussion. Also, wie geht man mit Beleidigung oder mit Bedrohung und so weiter übers Internet um. Und das finde ich schon auch spannend, wie diese teilweise ja auch übers Netz laufenden oder mit Netz verknüpften Selbstmorde da dann noch mit reinspielen, was so Nachvollziehbarkeit von personenbezogenen Aktionen im Internet angeht. Also wer kann worauf zurückgeführt werden, wie sicher wird irgendwie, dann werden dann bestimmte Äußerungen rückführbar auf bestimmte Personen, wer kann für was sozusagen verurteilt werden, was irgendwo aufgetaucht ist im Netz oder sowas. Aber das wäre wahrscheinlich jetzt irgendwie nochmal ein bisschen viel. Ja, aber es ist ein interessanter Aspekt zumindest von irgendwie so, okay, denkt ihr eine Person, die 30, 40, 50 ist, irgendwie die jetzt ihre Message an die Jugend von heute gibt und einfach so was wie überhaupt gar keine Erfahrungswelt, also so einfach nicht mit dem Internet groß geworden ist und nicht irgendwie dann zum Beispiel diesen Aspekt von, wie ist es denn, irgendwie täglichen Beleidigungen über irgendwelche sozialen Netzwerke ausgesetzt zu sein und sowas. Oder über SMS, was ja auch total krass ist, dass so halt irgendwie dieser SMS-Terror, der ja auch gerne gemacht wird und da so dieses Mobbing per SMS, dass da irgendwelche Kiddies halt irgendwie ständig SMS kriegen von irgendwelchen Mitschülern oder Mitschülerinnen. Das ist ja auch total furchtbar. So diese permanente Erreichbarkeit. Aber das ist ja auch egal, weil die Idee von It Gets Better ist ja eh das, irgendwie das, was jetzt ist. Scheiße ist und dass es dann eh zu einem anderen Zeitpunkt besser wird. Letztendlich ist es ja dann auch egal, weswegen es jetzt gerade konkret doof ist. Ja, ich dachte nur, ob so eine Aktion, also so ein Fokus auch auf, okay, dieses Phänomen Cyberbullying führt halt in besonderen Fällen tatsächlich auch zu Selbstmord oder kann zu Selbstmord führen. Mhm. Ob das jetzt nochmal so ein in diesen ganzen Internet-Sicherheitsdiskussionen, ob das damit reinspielt. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es damit reinspielt. Oder reinspielen wird oder so, weiß ich nicht. Also so wie ich die Diskussion so ein bisschen mitgekriegt habe, geht es da ja überhaupt nicht drum, um irgendwie Also da bist du einfach den echten Leben halt irgendwie, hast halt Pech gehabt, so. Wenn du da irgendwie dem irgendwas ausgesetzt bist oder so. Ja, weiß ich nicht. Also es gibt ja auch irgendwie so Versuche, dann halt irgendwelche Sachen zu verurteilen, die vorher halt eben nicht verurteilbar waren oder so. Also irgendwas irgendwo hinzuschreiben, wird dann plötzlich ein Grund für eine Verurteilung oder sowas. Und es ist so eine gerichtliche Verurteilung. Mhm. Ja, ist natürlich schon spannend, ob das irgendwann mal in Zukunft sich nochmal, ob das nochmal relevanter wird, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil auch Offline-Mobbing ist halt so ein Ding von, in den meisten Fällen wird es halt einfach nicht geahndet. Ja, ich, keine Ahnung, es kam mir halt einfach, ich finde die Überlegung nochmal ganz spannend, ob das da irgendwie sich nochmal drin verwickelt oder nicht. Hast du noch was? Ich würde es an dieser Stelle belassen. Ich habe jetzt nichts mehr. Ich glaube, ich habe jetzt zumindest gerade momentan kein zusätzliches Ding, was ich jetzt noch dringend abdecken würde. Also ich werde langsam müde, was aber auch okay ist, weil es ist für so Leute, die irgendwie regelmäßig so ein Kind irgendwie in die Schule werfen müssen, ist es schon richtig spät. In die Schule werfen, das ist bestimmt auch Mobbing. It gets better. Ich würde ja sagen, was man auf jeden Fall versprechen kann, auf irgendeine Art und Weise, ist, dass es anders wird. Irgendwas wird anders. Ja. Ja, klar. Also ich meine, das ist halt so dieses, was du halt auch schon meintest, mit die Lebensumstände ändern sich halt in einem bestimmten Alter für die allermeisten. Nicht für alle, aber für die meisten ändern sie sich irgendwie. Und das ist für die meisten ein Einschnitt. Auch was so Selbstwahrnehmung angeht oder so. Oder Wahrnehmung von einem Leben, abgesehen davon, was offensichtlich anders geworden ist. Sowas wie, jetzt bin ich nicht mehr in der Schule. Und aber ich glaube tatsächlich, dass irgendwas besser wird. Dafür braucht es halt irgendeine Form von Umfeld. Und wo sich das befindet und wie das zu einem kommt, ob es sich einem aufdrängt oder ob man es sich selber sucht und ob es irgendwie, also ich bin auch dafür, sicherlich mehr institutionelle Unterstützung und vor allem auch so was wie Awareness, also dass es überhaupt irgendwie problematisch ist und so, das ist halt schon klar, ist natürlich wichtig. Aber solange halt irgendwie sich da auch einfach oder auch wenn sich da jetzt irgendwie einfach nicht groß irgendwas ändert in der Richtung, dann ist es halt, finde ich auch, würde ich halt auch sagen, ja, es ändern sich halt schon Sachen. Die Frage ist halt nur, also ich glaube halt nicht, dass es sich von alleine irgendwie ändert. Oder dass einfach nicht irgendwas von alleine besser wird oder so. Ja. Okay. Okay. Okay. Wir der Kühlschrank stimmt zu. Wir hören heute jetzt das erste Mal, das zweite Mal von der gleichen Band was. Oder? Hatten wir das vorher schon mal? Das weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Also, heute Binärpilot. Hatten wir schon mal. Mit Penguin. Es ist, glaube ich, das neue Album. Und davon haben wir jetzt. Also so neu wird es wahrscheinlich nicht mehr sein, weil wir auch wie immer ein bisschen Delay haben. Ja, haben wir rausgesucht. Fand ich sehr schön. Tschüss. Tschüss. Bis hoffentlich bis zum nächsten Podcast. Genau, bis zum nächsten. Nein, also das war jetzt. Es wird einen nächsten Podcast geben. Nein, wir werden das regelmäßig weitermachen. Ach so, das und sowas wie ein frohes neues Jahr haben wir auch gar nicht gesagt. Ja, das, kann ist man auch jetzt schon, das Jahr ist ja auch schon mehrere Wochen alt. Das ist ja jetzt, gilt ja schon fast nicht mehr. Mehrere Wochen. Zwei, genau. Ja, immerhin. Genau, also wir hören uns im Februar wieder. Also wir hatten jetzt nicht vor, das auf alle zwei Monate auszudehnen oder so. Passt auf euch auf. It gets better. Entschuldigung. Okay, tschüss. Tschüss. We'll be right back. Bye.